Freitagabend, 20 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hallo, hallo, Schönen guten hallo. Abend, hallo. Was ist da Ist los? schon wieder soweit. Der Abel, hallo. Ist schon wieder Freitag. Hi. Ja, schönen guten Abend, hallo. Herzlich willkommen. Heute feiern wir den Internationalen Tag der Eule und wir bewundern an Ihnen, dass diese gefiederten Partytiere nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes Nachteulen sind, sondern jede Party im Wald bereichern. Und das ist besonders wichtig, weil heute auch der Internationale Tag des Biers ist. Ja, zum Sonderstream gibt es direkt mal zwei Feiertage. Und ab geht's. Viel Spaß. Schuhu. Ich habe fälschlicherweise in meinem Schildtweet geschrieben, dass es heute um einen Republika-Vortrag geht. Asche auf mein Haupt. Ich habe nicht richtig zugehört. Wir schauen uns heute gar keinen Lüge. Republika-Vortrag an. Lügenmaß, Lü Lügenmaß. Lügenaffen. Wir schauen uns eine Reportage an, die mit eurem Geld finanziert worden ist und die wir trotzdem nicht unverfremdet zeigen können, weil wir sonst einen Content-Claim kriegen Ja, genau, vom also es ist Hersteller. zumindest bei den letzten Malen, immer wenn wir es probiert haben, irgendwas von der ARD zu verwursten aus der Mediathek, hat es immer zugeschlagen. Ja, unsere Deswegen, Gebührengelder bei der Arbeit, nicht wahr? genau, und deswegen habe ich den Pitch-Shift da drauf, also es wird ein bisschen komisch klingen und ich werde das die meiste Zeit dann für unsere Zuschauer ausblenden. Und nur immer mal, wenn wir stoppen, werde ich es mal einschalten. Also heute gibt es mal ein bisschen mehr Sterne als sonst. Und ja, der Titel ist Frauen gegen Frauenrechte, das Phänomen Antifeminismus. Darüber lernen wir jetzt hier was. Und wir haben ja schon Ui. häufiger gehört, dass Antifeminismus ganz furchtbar böse ist und unsere gesamte Gesellschaft gefährdet. Und das Scharnier ist zum Rechtsextremismus und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es hier also eine Dokumentation dazu. Und was meint ihr, wird das hier auch wieder, die es noch nicht gesehen haben, wird das hier auch wieder so der Tenor sein? Und was sind es für Menschen, die uns hier präsentiert werden? Sind es extreme Personen oder sind es normale Personen? Ja, wenn du schon so eine geladene Frage stellst, habe ich das Gefühl, wir werden wie so oft in diesen Reportagen Menschen sehen, die recht vernünftige Standpunkte vertreten von den Herstellern dieser Doku, aber in die übelsten Ecken geframed werden, wie das so ist. Journalismus 2023. Ja, da müssen irgendwelche Hardcore-Feministinnen den Ton angeben. Ich meine, sonst kannst du kein Zerrbild geben, was möglichst interessant aussieht. Also das gebührt schon allein, dass du die Aufmerksamkeitsökonomie, die buhlen hier mit TikTok um Aufmerksamkeit, um die Augen. Da müssen sie natürlich das möglichst krass darstellen. Also. Ja, auf TikTok waren sie auf jeden Fall Protagonisten suchen. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Sehr gut. Und wie ich das in dem Untertitel gesehen habe, geht es ja vor allem auch um Frauen. Und da kennen wir ja diese Geschichten, dass Frauen noch viel, viel härter kritisiert werden, sobald sie in irgendeiner Form die Partei von Männern ergreifen, irgendwie oder sagen, Feminismus ist für mich nicht wichtig. Hat angefangen mit der Frau Villar damals, zu der Frau Schwarzer. Und dann würde mir halt hier Cassie J einfallen, nachdem sie den Red Pill-Film gemacht hat, das, was sie da an Flak abgekriegt hat und so weiter. Wenn Frauen nicht richtig Frauen und vor allem nicht richtig Feministen, dann gibt es Ärger. Korrekt. Okay. Alles klar, wir gehen rein. Feminist, und du solltest auch keine sein. Frauen gegen Feminismus. Das passiert gerade auf TikTok und auf Instagram. Wir gehen die ganzen Feminismusdebatten so auf den Senkel. Der Feminismus hat sich in Zeiten der totalen Gleichberechtigung radikalisiert. Sie erreichen Zehntausende mit solchen Aussagen. Was auch immer der Mann tut, was dir nicht gefällt, weißt du, was du machen solltest? Gar nichts. Frauen sollen laut ihnen nicht selbstbestimmt sein. Ja, das sind schon mal schön abgeschnittene Statements, ne? Die so für sich genommen halt ein bisschen komisch klingen. Und dann schauen wir mal, ob das auch wirklich das ist, was die Leute damit sagen wollten. Und eine von den Damen, kann ich schon mal sagen, haben sie sich nicht als Protagonistin genommen. Und wir werden später noch erfahren, aus welcher Ecke die kommt. Euch den Männern unter. Das wäre jetzt so eine Anweisung an die Frauen. Manche vernetzen sich untereinander und machen Videos mit rechten Influencern. Es ist auch ein internationales Phänomen. Feminism is a war on true masculinity. All it really does is teach little girls to hate men. Hier steht, schützt unsere Kinder vor Feminismus. Sie alle sind Anti-Feministinnen. Ich frage mich, ist diese Ideologie. Jetzt mache ich mal das Bild an, damit ihr mal kurz sehen könnt, die Stirnrunzelei von der. Das ist die Reporterin hier, die mit der Stirn runzelt. Überhaupt nicht gestellt. Sehr bedrückt. Die Meinungsfreiheit oder eine Gefahr für unsere Demokratie? Ich glaube, was wichtig ist, ist zu sagen, dass Antifeminismus eben antidemokratisch ist, dass Antifeminismus ein Brückennarrativ, ein Türöffner ist in extrem rechte Ideologien. Auch der niedersächsische. Dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm. Ja. Ein Brückennarrativ. Sagt die erste Expertin. Und schauen wir mal, ob irgendjemand von irgendwas, was die Damen mir später sagen werden, dazu taugt als Brückennarrativ. Und der niedersächsische Verfassungsschutz, ja, der sagt. Der Verfassungsschutz sieht Antifeminismus im Zusammenhang mit extremistischen Bestrebungen. 4 Monate recherchiere ich auf TikTok und Instagram und frage mich, wieso sind Frauen gegen Feminismus? TikTok und Instagram nutze ich zur Unterhaltung. Normalerweise werden mir dort lustige Hundevideos und Einrichtungstipps vorgeschlagen. Doch seit kurzem bekomme ich ganz anderen Content in meinen Feed. Frauen positionieren sich dort gegen Frauenrechte. Sie sagen und schreiben dort Dinge wie: Gegen Frauenrechte, ja. Feminismus steht schon lange nicht mehr für Gleichberechtigung, falls es das jemals stand. Für diesen Film treffe ich 3 Frauen, die sich offen gegen den Feminismus stellen. Ich werde sie kennenlernen, konfrontieren und erfahren, was sie antreibt. Ein Instagram-Kanal, der mir während meiner Recherche immer wieder begegnet, ist der von Liebe zur Bibel. Dort finde ich viele Posts zum Thema Männer- und Frauenrollen. Die seien Gott gegeben. Bedeutet konkret, Frauen müssen sich ihren Männern unterordnen. In einem weiteren Post finde ich Anweisungen, wie man sich als Frau zu kleiden hat, um von Männern nicht als Sexobjekt wahrgenommen zu werden. Mir war nicht klar, dass es so viele Menschen gibt, die Feminismus für gefährlich halten. Für mich ist Feminismus eine Lebenseinstellung. Er steht dafür, dass alle Geschlechter gleichwertig sind und deshalb gleichberechtigt sein sollten. Ja, schön. Antifeminismus Ja, ideologisch. sehr Ja, nur Frauen, schöne. nur Mütter nicht oder so, ne? Sehr schöne zustimmungsfähige Definition an den Anfang stellen und sich dann wundern, warum die anderen alle so verrückt sind, ne? Dass halt das heute gar nicht mehr stimmt. Dass das eine Definition aus der zweiten Welle des Feminismus war. Dass die dritte Feminismuswelle eher sagt, wir kriegen den Hals nicht voll, wir wollen Sonderrechte, wir wollen auch andere Leute hier, die unsere Kumpels sind und die wir mit hier ins Boot nehmen, die brauchen auch Sonderrechte, die brauchen Geld. Die brauchen NGOs, die brauchen Geld und nochmal Geld. Dass das halt vielleicht das Problem sein könnte, dass der Feminismus gar nichts mehr mit der Gleichberechtigung der Geschlechter zu tun hat, das ist Uschi hier noch nicht aufgefallen. Ja, und selbst wenn, dann tut er eigentlich nichts für Mütter, ne? Und ich glaube, das beantwortet zumindest die Frage, die Sie vorhin gestellt haben, warum stellen sich Frauen gegen Feminismus, nicht gegen Frauenrechte, sondern gegen Feminismus, eben weil Feminismus nichts für Mütter tut. Und dann sind Frauen so von Natur aus in der Zwickmühle irgendwie, ne? Ist nicht so richtig schön. Haltung, die den Feminismus ablehnt und sagt, dass heutzutage keine Ungleichheit mehr zwischen den Geschlechtern bestehen würde. Ich will wissen, wie entsteht eine Nee, Antifeministin? halt, warte, warte. Die Ungleichheit gibt es immer noch. Also die Männer, die sterben deutlich früher, weil sie sich zu Tode arbeiten. Und wenn man die Mönche betrachtet, dann ist der Lebensunterschied zwischen Mann und Frau nur so, was war es, 18 Monate, 2 Jahre. Und in den freien Gesellschaften, die gleich sind, sterben die Männer immer früher. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun. Das heißt, dann die ersten Karrierefrauen auch richtig gut Karriere gemacht haben, dass dann da plötzlich auch der Herzinfarkt bei den Frauen hochging. Also so richtig gleich sind wir noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen was optimieren. Ja, da hätte ich jetzt gern sowas wie einen eingebauten Faktencheck, dass so ein kleines Männchen unten aus der Ecke kommt und sagt, dann nenn mir doch mal einen Fall, wo Frauen benachteiligt sind in Deutschland gegenüber Männern rechtlich. Dann zeig mir doch mal, welche Rechte die nicht haben, die Männer haben. Dann sag mir doch mal. Ja, das Lustige ist ja auch, dass sie jetzt von Gleichheit gesprochen hat und nicht von Gleichberechtigung oder so. Mit anderen Worten, sie hatten da halt was, was sie nie erreichen werden. Ne? Das ist total utopisch zu sagen, dass alles da gleich sein sollte zwischen Männern und Frauen. Männer und Frauen sind nun mal ja, Chris, aber wenn ich mir so ein utopisches Ziel nehme, kann ich viel länger Geld von gutgläubigen Politikern dafür abziehen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach nur eine rechtliche Gleichstellung, dann sagen die, oh, ist erreicht, tschüss. Wofür willst du noch Geld von mir? Wenn ich mir aber ein Ziel setze, das ich gar nicht erreichen kann. Oh, Männer und Frauen müssten gleich sein. Ja, kann ich bis ans Ende meiner Zeit Geld kassieren. Kann ich immer wieder sagen, es gibt noch keine Gleichheit. Männer haben immer noch ein Pensi und Frauen eben nicht. Ja, und außerdem hat sie das ja jetzt gerade so gesagt, als wäre das die Position dieser Damen. Und ich denke nicht, also die Frage kriegen sie halt nicht gestellt, aber nach dem, was sie halt sagen, ist es halt klar, dass sie das nicht so sehen, dass da irgendeine Gleichheit wirklich zu erreichen ist. Na, also. Haltung. Während meiner Recherche lasse ich die Aussagen der Frauen von Len Schmid, von Mobirex, vom Demokratiezentrum Baden-Württemberg einordnen. Aus Angst vor Angriffen möchte Len nicht gezeigt werden. Len ist... Ja, also meine Güte, echt. Also sorry, ich stehe auch mit dem Impressum mit meinem Namen drin. Sorry, also auf der Seite. Ja, weil die Angriffe so schlimm sind, ja. Das ist echt lustig. Ja, eine von den Damen, die sie interviewt, wird ihr gleich noch was sagen zum Thema Angriffe. Also, das ist aber das einzige Konkrete hier aus diesem Ding. Dieses hier ist einfach nur, ja, ich gehe ja davon aus, weil die alle rechtsextrem sind, wie wir es gleich hören werden. Non-binär. Die erste Frau, die ich treffe, ist Jasmin. Sie ist nämlich non-binär, genau. Und wir wissen, die Rechtsextremen hassen das, ne? Die, ja, aber guck mal, wenn du die Welt in binär und non-binär einteilst, hast du wieder ein binäres System. Also, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Sie ist christliche Influencerin und betreibt den Instagram-Account Liebe zur Bibel. Vor dem Frühstück wird erstmal gebetet. Zwar bete ich mit, fühle mich aber als überzeugte Atheistin komisch dabei. So für unsere Zuschauer kurz ein Standbild. Nicht, dass ich das falsch verstehe. Die Religiöse ist ja jetzt nicht die Non-Binäre oder was, ne? Nee, das ist nicht die Non-Binäre. Also genau, die wollen sie ja nicht zeigen. Sorry. Die Non-Binäre ist beim Demokratiezentrum. Mobilen Einsatzteam, das ist die wir gerade schon gesehen haben. Aber ja. Ich meine, also wenn ich Atheist bin, warum bete ich dann mit? Also ich bin selber schon längere Zeit Atheist und bin halt auch, ich war mal mit einer Polin zusammen, da habe ich mich auch halt einfach hingesetzt und habe innegehalten, der Moment, den die anderen gebetet haben da am Tisch, weil da ist das noch ein bisschen mehr verankert als hier, aber so zu tun, also die Hände zu falten und so zu tun, als ob ich mitbete, finde ich fast schon unverschämt. Naja, gut, ich meine, dazu sagen, dass sie sich unwohl fühlt. Ne, wenn sie sich unwohl fühlt, kann sie sagen, so ja, kann sie sich hinsetzen und lächeln, aber ich meine, das Einzige, was sie ja macht, ist die Hände. Oder spricht sie das Gebet mit? Das nee, weiß ich ja nicht. Das glaube ich nicht. Aber trotzdem deswegen, schon cool. Also, ich meine, dass sie da höflich sitzt und halt lächelt und die Hände faltet, das würde ich ihr jetzt nicht vorwerfen. Aber dass sie sagt, sie fühlt sich dabei unwohl, dann sollte sie was sagen. Ich muss ja nicht sagen, oh, ich bin Atheistin, ich mache nicht mit. Dann soll sie einfach da sitzen und nichts sagen, wie du es gerade gesagt hast. Warum nicht? Das ist doch auch Toleranz, oder? Und das ist das Toleranz der Intoleranz, also intolerant und das ist die doppelte Non-Mobilität der Toleranz. War kein Popper in den 80ern. Ein bisschen übertriebene Höflichkeit ist doch alles. Ja, jedenfalls auf der rechten Seite sehen wir jetzt die böse Antifeministin, die gläubig ist und die angeblich den Frauen das vorschreiben will. Und wie wir sehen, ist es eine vollkommen normale Person. Also die hat keine Burka auf, ne? Das wäre wahrscheinlich okay. Das wäre wahrscheinlich Feminismus, ne? Aber die ist geschminkt, die, ja, man sieht ihren Oberkörper und ja, Hände sind irgendwie gemacht, ist alles ganz normal und das ist die böse Antifeministin jetzt, die Frauen irgendwie zu irgendwas zwingen will, dass sie sich ordentlich religiös züchtig hier geben und sich den Männern unterordnen. Ich weiß nicht, ob sie böse sein soll. Auf jeden Fall wird sie so ein bisschen eben wie eine Verwirrte dargestellt, was ja bei diesen religiösen Katscher auch häufig irgendwie eher so rüberkommt. Warum wir nicht viel verstellen. Ja, das wurde ja gerade schon angeteasert mit, die sagt den Leuten, wie sie sich Ja. kleiden sollen. Und hier sieht man halt, wie die sich Ja, selber okay. kleidet. Und das ist ja jetzt nichts, wo man irgendwie sagen würde, das ist jetzt besonders Züchtig oder züchtig so. irgendwie, ja. Nee. Ganz normal, stimmt. Zumal würde ich hier jetzt auch gar nicht Antifeminismus vermuten, sondern im Gegenteil eher halt ein Beharren auf der eigenen Lebensweise, die halt konträr zum modernen Feminismus Ja, und liegt. vielleicht auch ein Aber bisschen extremer religiöser Einschlag halt. Ne? ja, aber das ist ja jedes Menschenrecht, so zu leben, wie er möchte. Und dann zu sagen, und sie da aber als so, ich weiß jetzt, ich kenne ihre Inhalte nicht. Kommt da noch was von ihren Inhalten, wo ihr Ja, dieses kommt noch ein bisschen was. Antifeminismus-Framing herkommt? Okay. Ja, so ein bisschen. Und vor allem Religion ist ja auch eher so eine feminine Institution. Also die große Rolle vom Christentum im Mittelalter war, dass die Könige untereinander schwieriger Allianzen schmieden konnten, und dass man geregelt hat, wer wen heiraten konnte. Und generell ist Religion eher so ein weibliches Ding. Also die Beneficiaries, also die Leute, die was davon haben, sind eher Frauen wie Männer, weil wenn Männer alle keine Religion haben, dann hast du irgendwie überall Warlords, die ihr kleines Königreich aufbauen und das war's. Also, so, keine Ahnung. So, let's go. Also bedien dich. Machst du das bei jedem Essen? Ja, also ich, nicht, wenn ich jetzt ein Brötchen esse, bete ich jetzt nicht jedes Mal davor. Jasmin ist Mitglied in einer Freikirche in Hamburg. Beruflich ist sie Kommunikationsdesignerin und studiert Theologie. Heute spielt der Glaube die zentrale Rolle in ihrem Leben, erzählt sie mir. Davor sei sie völlig weltlich aufgewachsen und habe dann gemerkt, wie unfrei sie sei. Eigentlich bin ich versklavt und eigentlich suche ich überall in jedem Bereich irgendwie nach Befriedigung oder ja, nach, ich will glücklich werden. Ich lese dann die Bibel und ich lerne, was es heißt, Christ zu sein, indem ich halt Gottes Wort einfach lese und gucke, was sagt Jesus eigentlich in seinem Wort über mich, über die Rolle der Frau, über das Frausein. Jasmin verändert ihr Leben radikal, hat ein neues Selbstverständnis in ihrer Rolle als Frau, ändert ihren Alltag, ihre Lebensziele und auch ihren Kleiderschrank. Also, was ist das denn für in ein der Bibel, Feminismus? in der Bibel kommt nach den 10 Geboten, ist die erste Regel, die nach den 10 Geboten kommt, die Regelung, was bei Vergewaltigung passiert. Und da ist die Strafe, dass du 20 Silbertaler an den Vater zahlen musst und dass du die Frau heiraten musst. Also, ich weiß nicht. Bibel halt. Also ich habe die Bibel Ja. gelesen, ich fand es irgendwie grotesk. Also ich meine, klar, es ist ein bisschen älteres Buch und so, aber die ganze Weisheit, die da manchmal rein interpretiert wird, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also ja. Ja, sollte ja ein soziales Leitwerk sein, ne? Ist dann interessant, dass sie das extra auffüllen mussten daran, aber ja. Ja, ich meine, die macht das halt so wie jeder andere moderne Ja. Mensch. Sie pickt sich halt das raus, was ihr gefällt, ne? Wie war das gerade? Ich will glücklich sein. Genau. Und dann nimmst du halt die Sachen, die dich glücklich machen, und die anderen Sachen lässt du halt weg. Und auch das ist ja jetzt keine Aussage, die jetzt irgendwie besonders antifeministisch wäre oder so. Also. Ich finde es immer ein bisschen, ja, wie soll man sagen, das ist doch vielleicht gemacht oder gehört zur Choreografie, wie soll man sagen, dass das jetzt hier so eine Außenseiterin ist. Das ist doch keine typische Antifeministin, diese freikirchlich Beglückte da. Das würde ich sagen, das passt überhaupt erstmal gar nicht. Zieht sich da absichtlich irgendwie so sowas aus der, ja, aus, also, ne, aus der speziellen Ecke raus und zeigt dann, wie absurd das ist. Ja, klar, dann kommt es eben auch. Ja, aber ich habe, also ich habe, ich meine, ich bin jetzt kein Fan von Religiosität oder so, aber ich habe da jetzt noch nichts gesehen, was jetzt besonders absurd ist. Also, ja, da ist halt ihr Weltbild irgendwo her. Und das kann ja, dass die Frau dem Mann machen. Natürlich untergeordnet würde, das würden sicher viele Leute für absurd halten. Ja, aber auch da, die wird gleich noch sagen, dass sie selbstständig ist und oder solche Sachen. Und ja, auch da wieder, ne, untergeordnet. Was versteht ihr denn unter untergeordnet? Offensichtlich, wenn man die sich anguckt, versteht ja unter untergeordnet nicht, dass sie rechtelos irgendwie den Befehlen gehorcht oder so. Na, also... Ja. Ja, und vor allem, guck mal, bei Superrechten, also bei extrem rechten Gruppen, gilt eigentlich die Regel, dass man Frauen ausschließt. Also ich habe das zigmal gesehen in Post-Threads, wo die Leute meinten, in Neonazi-Gruppen, bitte Frauen ausschließen, weil die sind nur gegen Gewalt und sind nicht so aggressiv und nicht so extremistisch. Und jedes Mal, wenn die Gruppe implodiert ist, hat es was mit einer Frau zu tun. Deswegen diese Verbindung Antifeminismus, Frauen sprechen dafür und das führt zu super rechten Leuten. Das gibt es halt so in der Realität gar nicht. So, also, ja. Es ist halt die Frage, wie radikal sich ihr Leben durch die Religion verändert dann, ne? Und wenn ich mir die ganzen wirklich Leute, die von sich aus auch sagen würden, sie sind zumindest Feminismuskritiker, wenn auch nicht Antifeministen, weil das Label klebt sich, glaube ich, jemand selten freiwillig auf. Wenn ich mir zum Beispiel Karen Strahan angucke von den Honey Badgers oder so, das sind ja auch keine Rechten. Das sind ja auch, das sind ja auch alles liberale Leute, die nur halt mit der autoritären Tendenz des Feminismus nichts zu tun haben können. Und hier haben wir das, die Krux an der Sache, das können die hier ja nicht zugeben. Deswegen haben sie auch hier jemanden angeschleppt, der aus einer ganz anderen Ecke kommt, der nur marginal mit dem Thema zu tun hat und dann ja, auch noch so jemand mit einem mit so einem Erweckungserlebnis im Genick. Die Leute sind mir eh mal super verdächtig, muss ich ganz ehrlich sagen, persönlich. Jemand, der sagt, oh, ich habe Gott gesprochen und er hat mich irgendwie erweckt und jetzt habe ich mein Leben geändert. Was haben wir jetzt hier schon, was haben wir jetzt hier schon gehört? Die Frau ist Kommunikationsdesignerin. Wir haben irgendwelchen gestalteten Krempel irgendwie gesehen. Also die ist ja jetzt nicht in der Wolle gefärbte, die irgendwie zu Hause sitzt und sich denkt, ich muss mich geißeln oder so. Die ist eine totale Hedonistin, würde ich sagen, die sich fein macht und irgendwie so ein bisschen Gottkram irgendwie braucht, weil sie irgendwie einen Sinn im Leben braucht oder so. Aber die ist doch in keinster Weise jetzt irgendwie gefährlich extrem oder so. Die wird irgendwie keinen Hass entwickeln aus ihrer Situation. Mit Sicherheit nicht. Und das fällt mir jetzt erst auf. Es würde mich echt mal interessieren, ob die den Leuten, die da jetzt teilgenommen haben, ob die denen gesagt haben, hier, wir machen eine Sendung, ich blende das nochmal ein hier, der Titel ist ja Frauen gegen Frauenrechte, das Phänomen Antifeminismus. Weil ich würde da eigentlich drauf wetten, dass sie denen gesagt haben, ja, ihr habt ja irgendwie bei Instagram und TikTok irgendwie Feminismus kritisiert, da wollen wir mal drüber sprechen oder so. Sowas werden sie denen erzählt haben. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie denen gesagt haben, ja, hier, wir machen was über Antifeminismus und du bist ja eine Antifeministin und deswegen interviewen wir dich hier mal für unseren Frauen gegen Frauenrechte Dokumentation. Garantiert nicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, da würden die meisten Leute wahrscheinlich sagen, nee, da nehme ich nicht dran teil, was soll das, ne? Also, weil so kommen mir die Leute, auch die anderen Damen, die wir noch kennenlernen werden, auf jeden Fall nicht vor, dass sie das, ich glaube, ja, und da ist auch keine Aussage drin von denen, wo die sagen, ja, ich bin der Antifeminist, das ist da nicht drin. Ne? Und ich wette, das ist im Nachgang da drauf geklatscht worden oder ja, weiß ich nicht. Ja, das ist ja so eine beliebte Masche, dass sie die mit komischen Geschichten dann ranholen und dann für was anderes verarbeiten. Ja. Ja, und dass da zwischendrin dann noch irgendwelche Einschätzungen kommen von Leuten, die dann irgendwas mit Rechtsextremismus faseln. Ja, das werden sie denen sicherlich auch nicht erzählt haben. Nee, wahrscheinlich nicht. Nur die eine oder andere hat ja wohl damit gerechnet. Kurze Hosen, Crop Tops, heute ein No-Go. Wer entscheidet, ob jetzt eine kurze Hose aufreizend ist oder nicht? Also die Frau hat ja einfach sekundäre Geschlechtsmerkmale, die halt einfach aufreizend auf Männer wirken. Also, ja, aber zum Beispiel Beine, ja. sind jetzt keine sekundären Geschlechtsmerkmale. Nee. Ja, genau. Da muss, ich glaube, da muss, kann man einfach, als Frau hat man, glaube ich, weiß man, was man anzieht und weiß auch, welche Wirkung das erzielt. Wie krass sich Jasmin äußert. Ja, das ist extrem alles, ne? Das ist antifeministisch. Ich weiß es auch nicht. Äußerlich in den letzten Monaten verändert hat, wird es mir später noch zeigen. Nicht nur ihre Rolle als Frau begründet Jasmin mit Bibelversen, auch ihre Vorstellung einer vermeintlichen natürlichen Geschlechterordnung. Na, Gott hat für die Die vermeintlich natürliche Geschlechterordnung. Also für jede Person, für jede Frau, für jeden Mann eine individuelle Berufung. Und dennoch gibt es klare Anweisungen für Frauen und es gibt klare Anweisungen für Männer jetzt. Eine extreme Ansicht, finde ich. Leben wir nicht... Das findest du, aber auch nur du. Individuell, ja. Ganz extrem. Ja, und die Experten, die sie gefragt hat. Aber kommen wir dann dazu. Nicht in einem Land, wo jeder alles sein kann? Hier steht zum Beispiel an die Frauen. Zu euch Frauen ordnet euch den Männern unter. Das wäre jetzt so eine Anweisung an die Frauen, dass sie sich den Männern unterordnen. Aber genauso krass gibt es dann auch eine Anweisung für die Männer, dass die Männer die Frauen so lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Sprich, Christus hat sich hingegeben für seine Gemeinde, ist gestorben für seine Gemeinde. Das ist der Auftrag an die Männer, sich so hinzugeben für die Frauen, wie Christus sich hingegeben hat für die Gemeinde. Sie zitiert hier aus dem Brief des Paulus an die Epheser aus dem Neuen Testament. Wie schafft man dann da in der Beziehung oder in der Ehe die Entscheidungsmacht an den Mann abzugeben? Also noch bin ich ja nicht verheiratet. Ja. Man kann es ja erst mal so sehen, wenn man dann irgendwie verheiratet ist. Aber ich würde schon sagen, also ich würde das Prinzip auch in der Ehe leben, weil ich finde es wichtig. Ich glaube, Gottes Prinzipien sind halt wie gesagt allgemein. Glaub, wenn man eine Entscheidungsmacht braucht in so einer Ehe, ja, dann ist eh schon einiges verloren. Ja, also und die ganze Terminregel habe ich mir einig. Ja, auch wieder so, als wäre das dann keine Ahnung. Sie kriegt die goldenen Ketten, die man nur mit der richtigen Bandspruch irgendwie da lösen kann oder so. Das ist irgendein Selbstverständnis, was sie jetzt irgendwie hat. Und wenn sie das dann irgendwann nicht mehr hat und keinen Bock mehr hat, dann reicht sie die Scheidung ein und fertig so, ne? Da kommt ja, das nicht... kommt ja dazu, dass man ihren Standpunkt kriegt, kann sie ja auch irgendwann mal einfach ändern oder so. Ja, eben. Also gläubig und glaubt mehr so an Recht und Gesetz. Ja, und vor allem die Schlüsselworte, die da jetzt die ganze Zeit fallen, ist, ich sehe es so und so, ne? Die sagt ja jetzt nicht irgendwie, das gehört sich so und wir sollten jetzt die Gesetze ändern, damit das irgendwie hier für jeden dann verpflichtend ist oder so, sondern die redet nur davon, wie sie das selber sieht. Ne, fallen so Worte wie ich und individuell und so. Und diese Tante steht da und denkt sich, oh mein Gott, die Frauenrechte, Hilfe, Hilfe. Ja, aber darum geht es doch, die Gesinnungsprüfung, dass man weiß, wie die Leute denken, damit man sie entsprechend verurteilen kann. So sieht es aus. Ja, aber Chris, du vernachlässigst da, dass Frauen eine stärkere soziale Komponente beim Denken haben, wo sie die Herdenmeinung von anderen Frauen stärker berücksichtigen. Weil die sehen das direkt als Angriff aufs Frauenkollektiv. Während Männer wiederum unfähig sind, eigene kollektive Rechte überhaupt wahrzunehmen und wir deswegen Gynozentrismus haben. Aber wir haben doch das Patriarchat. Das ist Interessengemeinschaft, die uns. Nein, das ist nur eine Psyop. Patriarchat existiert nicht. Also, gut, Patriarchat hat einmal existiert vor wie viel tausend Jahren? Da gab es einmal eine Zeit, wo auf einen Mann 17 Frauen gekommen sind. Das war die Tschad-Revolution, wo nur noch Tschads rumgelaufen sind und alle Betas geworden sind. Also, es gibt es wirklich. Das kann man wissenschaftlich nachweisen. Aber ja. Ich hoffe, die anderen zwei Damen werden interessanter. Und würde mich auch dann da unterordnen. Jasmin wirkt als Influencerin und Kleinunternehmerin emanzipiert. Da scheint es widersprüchlich, dass sie sich in einer Beziehung unterordnen würde. Ich glaube nicht, dass eine Frau einfach nur dazu gemacht ist, zu Hause zu sitzen und Kinder zu bekommen. Sondern sie hat eine individuelle Berufung von Gott bekommen. So, und das ist bei jeder Frau anders. Natürlich ist die Frau da, um Kinder zu gebären. Der Mann kann keine Kinder gebären. Das ist die Rolle der Frau. Was ist, wenn eine Frau keine Kinder bekommen kann? Oh mein Gott. Gott, immer diese billige Taktik. Ja, irgendwie. Menschen brauchen die und die Sachen, um zu leben. Ja, aber ich kenne einen, der hat mal 3 Wochen lang das gar nicht gegessen und lebt immer noch. Ja, das ist aber keine, also es gibt aber Intersexuelle und deswegen muss es mehr als 2. Nein. Es gibt immer Abweichungen, es gibt immer irgendwie. Es ist. Ja, die hat schon wieder nicht hingehört. Die hat schon wieder nur das gehört, was sie hören will, ne? Weil die Dame hat das jetzt ja gerade eingeleitet mit, es gibt eine individuelle Berufung und auf das Kinderding ist sie jetzt nur gekommen, weil sie gesagt hat, die Männer können halt die Kinder nicht bekommen. Das war ja alles, was sie gesagt hat. Sie hat ja nicht gesagt, irgendwie, ja, in der Bibel steht, seid fruchtbar und mehret euch und deswegen, wenn man keine Kinder kriegen kann, ist man keine richtige Frau oder irgend so ein Scheiß. Das spielt sich ja wieder nur im Kopf von der Redakteurin hier ab. Ja, es sind aber auch so die Standardargumente, die ihr dann immer bringen, ne? Also, Ja, wenn und man sie so bringen die sehen. Diskussion nicht weiter, sondern sie sind nur dazu Richtig. da, um zu mauern. Ja, zu blocken im Prinzip, ja. Ja, und ich wette aber, wenn sie sowas aussprechen, dann denken sie sich so, ja, jetzt habe ich dich hier zum Nachdenken angeregt. Ne? Da hast du noch nicht drüber Aha. nachgedacht. Ja. Len Schmid vom Demokratiezentrum Movirex sagt: Es ist eine verbreitete Haltung im Antifeminismus, von einer natürlichen oder gottgegebenen Geschlechterordnung auszugehen. Was für eine Also diese Gleichsetzung, also was für eine unzulässige Vermischung. Natürlich oder gottgegeben. Das sind zwei völlig verschiedene Konzepte. Das eine ist Biologie, das ist eine Wissenschaft, das andere ist ein Glaube. Das kann ich doch nicht in nein, einem Satz. was Evolution hat bei Feministinnen auch in den Hintergrund zu rücken, weil also Feminismus ist stärker wie Evolution, also auf jeden Fall. Wenn Feminismus stärker als Evolution wäre, hätten sich die Fische damals nicht einigen können, mit welchen Schuhen sie an den Strand gehen. Ne? Und es gäbe uns alle gar nicht. Stimmt auch, ja. Aber meinst du eben, dass die nächste Generation Mädchen schon mit blauen Haaren geboren wird oder so? Ja, auf jeden Fall. Kommt auf die Tinte drauf an. Steckt Max den Füller schreibt an jeden ja, das unbeschriebene Firmentinte. Blatt wird jetzt noch mit blauer Tinte beschrieben. Das gibt Tinte Genau. und Füller. Genau. Ja, okay, dann hatte ich das ja vorhin scheinbar doch verwechselt. Dann ist Lehn doch nicht die Dame, die wir da gesehen haben, sondern, weil sonst würden sie das ja jetzt hier nicht. Aber das werden wir wohl nochmal sehen. Nur ein kleiner Einschub, dass ich das wahrscheinlich da Quatsch geredet habe. Aber auch wieder, weil das ist, ja, ne, also das ist halt, ja, Antifeminismus ist alles eine Ideologie, ne, und das ist alles rechts. Und wie kommen wir da drauf? Naja, wir sind alle Feministen und wir sind alle links. Ja, schau mal einer an. Ja. Ich meine, eigentlich das ganze Fach Biologie damit auch rechts, ne? Ja, und Oder? es ist halt dieses Also, Antifeminismus. ich bin noch so alt, dass ich mich daran erinnern kann, dass Feministinnen erfolgreich den Wikipedia-Artikel zu evolutionärer Psychologie gehackt haben und das Wow. komplette wissenschaftliche Fach einfach nur als Verschwörungstheorie dargestellt haben. Also, ich bin noch so alt, was da auch eine ganze Weile lang Ja. stand, wo ich mir dachte, aha, okay, das ist alles eine Verschwörungstheorie. Ja, das ist ja auch dieses Ding. Ich lese ja gerade das Buch von Christopher Rufo, das ist ja jetzt seit kurzem rausgekommen, und da zeichnet er die ganze Marcuse-Geschichte nach. Und das ist ja dann scheinbar genau dieses Marcuse-Ding, ne? Dass er sich halt gesagt hat: So, ja, die super schlauen Intellektuellen, ne? Die wissen halt das kritische Bewusstsein und so. Die können das halt alles erklären, die Welten, alles andere ist halt Verblendung. Und das ist ja diese Aussage hier. Das ist ja genau dieses Ding. Ne? Also alle Leute sind halt verblendet, die meinen, dass es einen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt. Und die super schlauen Intellektuellen, die wissen ja, dass es das nicht gibt. Und weil die ja links sind, müssen die anderen halt alle rechts sein. Ne? Das ist Also, wortwörtlich die Logik, die dahinter steckt. ja, eigentlich redet die Biologie auch nicht von einer Geschlechterordnung, ne? Sondern von Geschlechtern und ja, Kategorien oder so vielleicht, aber auch nicht von Geschlechterordnung. Also, als wenn die Ja, ist auch Biologie irgendwie wahr, sagen würde, das ist da jetzt was besser oder schlechter oder so, das ist höherrangig oder niederrangig oder so. Das tun die eigentlich nicht, ne? und der Effekt, der Red Queen-Effekt, dass Organismen, die sich mit durch Geschlechtsverkehr weiterpflanzen, anderen Organismen überlegen sind. Nicht zu vergessen. Ja, überlegen sein ist aber auch böse. Ich vermehre mich durch Zellteilung. Ich bin überlegen. Ich vermehre mich durch Sonderstreams. Wollen wir noch über deine Bücher reden? Ja, können wir gerne machen. Jasmin schreibt seit 3 Jahren Bücher. Zum Beispiel dieses. Wo bleibt... Ich musste lachen, weil da wurde gerade ein Kinderbuch wahrscheinlich mit dem Titel Jesus und Gender in die Kamera gehalten. Jo. Wo bleibt eigentlich dein Ehemann? Wo bleibt eigentlich dein Ehemann? Das würde ich an eurer Stelle nicht lesen, da würde ich lieber Miete pro Kopf oder Knicklicht von Abel D. Parian lesen. Erhältlich in jedem guten Buchladen. Und auf Amazon. Überall auf der Welt. Ja, danke für die Erwähnung. Was ist der Untertitel? Wenn der geistliche Druck auf Singles steigt? Ja, und? Ja. Dann klingelt ja. Der Araber bei dir an der Tür. Herr Capslock, ja. Sie sind immer noch Single. Wollen Sie da nicht mal was tun? Ich kann Ihnen mal für Tinder einen Monat Premium bezahlen. Wissen Bücher sind das denn jetzt hier? Das ist von dieser Dame, die christlichen Dame da. Okay. Von Liebe irgendwas. Ja, gut, wo hat eigentlich der Ehemann? Ja. Garantiert kein Künstlername. Ja, aber dieser Untertitel sagt ja im Endeffekt auch schon wieder aus, dass es eigentlich halt eine Frage der Leute an sich selbst ist. Na? Und nicht quasi die Autorin, weil dann gibt es kein Geld. Die jetzt sämtlichen Feministen auf die Schulter tickt und sagt, hier, wo bleibt eigentlich dein Ehemann? Hier? Jeder braucht doch einen. Eigentlich dein Ehemann. Und das ist schon wieder zu spät. Darin geht sie primär der Frage nach, wie man als Frau das Single-Leben mit einer eigenen Berufung gestalten kann, bevor man schließlich den Ehemann fürs Leben findet. Ich versuche den Frauen Identität mitzugeben oder Identität zuzusprechen, wo Jesus sie zuspricht. Zum Beispiel, hey, du bist erwählt, du bist heilig geliebt, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, sprich, dein Körper ist Gott wichtig. Ich muss mich als Frau jetzt nicht nur die ganze Zeit auf meinen Partner konzentrieren und hier zu Hause sitzen und weinen, wann kommt da endlich mein Ehemann, sondern ich kann mich darauf vorbereiten, die Ehefrau zu sein, die ich sein möchte nachher. Ein anderes Buch trägt den Titel Jesus. Ja, das ist auch antifeministisch ohne Ende, ne? Was wir gerade gehört haben. Sich um sich selber kümmern. Oh Gott. Ja, aber guck mal, also bei der in der Pickup-Artist-Szene ist es aber genauso. Da hast du auch Bücher, die zum Beispiel das Praxeology von dem Ryan Stone, das fängt auch mit einem Kapitel darüber an, wo halt erklärt wird, nee, du musst halt regelmäßig duschen und Körperhygiene haben und du musst halt einen Stil entwickeln in Sachen Kleidern und so. Ja, es gibt doch auch genauso Bücher für Männer, wo halt so angesprochen wird, sei halt nicht so ein Pleb und wasch dich und dann wird es auch. Und keine Ahnung, genauso wird es doch was für Frauen geben, die halt alleine sind. Also wisst ihr, was ich meine? So? Also, ja, 12 Rules for Life oder so. Ja, 12 Rules for Life, ja, genau so einfach so ein Buch, was man halt vorliest. So, räum mal dein Zimmer auf. Wow, dann kann ich die Frauen beeindrucken. Weißt du, ich keine Ahnung. Ja, das ist eine Wahrheit. Das ist auch irgendwie oberflächlich und profan. So. Und das, tatsächlich kannst du Frauen damit auch beeindrucken, dass du aufgeräumt hast. Ja, wenn du nicht mehr stinkst oder so, klar. Ja. Katze streicheln. In der Inhaltsbeschreibung genau. Schreibt sie, dass ihr Buch unverzichtbar sei für Eltern, denn die Gender-Ideologie würde Gedanken und Weltanschauungen von Kindern pervertieren. Im Buch... Tja, wie kommst du da wohl drauf? Oh, das hat überhaupt keinen Grund, glaube ich. Hat sie sicher bei der Drag Queen Story Hour gehört. Es ist halt auch so, dass wir Rapid Onset Gender Dysphoria haben. Eine komplett neue Rolle für eine Geisteskrankheit, die es vor dem Hype von den Aktivisten gar nicht gab, bei denen sich Leute verstümmeln lassen, die halt minderjährig sind. Deswegen so ein bisschen Schutz von den Kindern vor solchen Sachen kann man schon durchaus verstehen, weil... Wer möchte denn sein Kind sterilisiert wissen? So? Ich, keine Ahnung. Und wenn man regelmäßig auf so Accounts wie Lips auf TikTok schaut und sieht, wie die Lehrer in Amerika da inzwischen drauf sind, dass sie konspirativ die Kinder irgendwie in die queere Ecke irgendwie manövrieren und den Eltern nichts davon sagen, dann finde ich das schon gut, egal aus welcher Ecke das kommt, dass man sich gegen den Blödsinn wehrt. Jeder möchte im Lehrerzimmer gerne erzählen, dass in seiner Klasse jetzt auch einer ist. Ich habe jetzt 2... Ja, und dazu ja, genau. Vor allen Dingen fällt mir ein, es ist antifeministisch, wenn man den Frauen sagt, schneid mal deine Brüste nicht ab, weil du bist kein Mann und das wird schon wieder werden, wenn du ein bisschen älter wirst oder so. Das ist antifeministisch, oder wie? Und man muss dabei betonen, dass es auch einen Haufen Transgender selber innerhalb gibt, die von einer unblutigen Transformierung reden. Also es ist halt selber unter den Betroffenen nicht genauso klar, ob das, was gerade gehypt wird, als die Lösung auch die Lösung ist, die nachher dazu führt, dass man sich nicht so häufig umbringt. So, nur so am Rande. Also, ja, ist ja eh so ein perfides Thema mit den Selbstmorden, ne? Dass angeblich die sich selbstmorden würden, weil sie damit nicht klarkommen, dass sie irgendwie kritisiert werden für ihren Wunsch, sich zu ändern oder sowas. Ne? Dass das eben vorher schlimmer wäre als hinterher, aber es wird eben auch geflissentlich missachtet, dass es hinterher genauso schlimm ist. Ne? Wo vertritt sie eine binäre Geschlechterordnung? Sagt, es gäbe nur männlich und weiblich. Mit ihren Worten leugnet Jasmin die Existenz von Transmenschen. Leugnung. Hat sie nicht gemacht, oder? Jetzt mal nur Beispiel Intersexualität. Wenn sich Menschen, also aus biologischen Gründen, jetzt nicht einem Geschlecht zuordnen lassen. Was ist da die Antwort auf jungen Mädchen? Ich kann da gerade viel zu wenig zu sagen, weil ich in dem Thema noch nicht so drin bin. Und dann bin ich lieber vorsichtig, irgendwas dazu zu sagen. Deswegen sage ich. Ja, auch schon wieder extrem, ne? Was für eine extreme Aussage, ne? Das, also Ideologie und Extremismus ohne Ende, Antifeminismus. Ja, auch interessant, sie hat die Literatur, übernimmt sie nicht eins zu eins, sondern denkt ein bisschen kritisch drüber nach. Was ist das denn? Ja, das muss Faschismus sein, was sie da betreibt. Kritisches Denken. Ja, kritisches Denken, das muss Faschismus sein. Beziehungsweise zumindest nicht alles eins zu eins übernehmen sofort. Naja. Ich habe mich damit zu wenig auseinandergesetzt. Ja. Mich erschreckt es, dass Jasmin ein Buch über Geschlechter schreibt, ohne sich mit dem Thema offensichtlich näher beschäftigt zu haben. Ja, es gehört vielleicht nicht unbedingt für sie dazu, wa? Also, ja, vor allen Dingen, ja eben, ihr geht es halt um Männer und Frauen normal, ne? Und das ist das Thema, mit dem sie sich beschäftigt. Und das reicht ja auch. Also, weil mehr als die zwei Geschlechter gibt es nicht. Ich finde es befremdlich, dass Frau Brodnik Bücher über das Internet schreibt, obwohl sie offensichtlich gar keine Ahnung davon hat. Ja, oder diese eine über Amerika, ich mein, und auch keine Ahnung. Brockschmidt, genau, wollte ich gerade sagen. Und wie sie alle heißen, schreiben alle irgendwelche Sachen über was sie mal gehört haben. Das ist nun mal heutzutage leider so, dass du kein Experte mehr sein musst. Du musst nur noch googeln. Ja, oder hier die Rechtsextremismus-Experten, die ja augenscheinlich auch nur Ahnung von ihrem eigenen Nasenspitze haben und sich denken, naja, meine Opposition, die kenne ich ja wohl. Auf dem Weg in die Stadt zeigt sie mir noch Bilder von ihrem früheren Ich. Krass, das bin ich. Also würde ich jetzt so, vielleicht im Urlaub, ich weiß nicht, also nee, also ich würde jetzt hier so jetzt nicht rumlaufen, auf jeden Fall. Vermisst du es ein bisschen? Nein. Gar nicht? Nee. Ja gut, und jetzt ist dein Top schwarz und nicht mehr weiß. Das macht einen riesen Unterschied, Mädchen, aber... Ja. Wir zeigen im Moment wohl das Video, ne? Ach so, ja, stimmt, das tun wir. Ja, no risk, no fun. Ne? Also ich habe mein Leben da so gelebt so, und ich sehe das und denke mir so, ja, okay, krass, du hast halt ein altes Leben gehabt. Und ich bin froh, dass Jesus mich da rausgenommen hat, ehrlich gesagt. Meinst du, ich wäre da frei gewesen, so, ich kleide mich, wie ich will, ich feiere mein Leben, so ich will. Ich war nicht frei, ich war einfach auf der Suche nach Liebe. Jasmin ist hier mit ihrer Freundin Lina verabredet. Vor ein paar Jahren hätte sich Lina noch als Feministin bezeichnet. In der Uni lernt sie Jasmin kennen und vollzieht einen kompletten Lebenswandel. Ich war richtig krass in der feministischen Richtung, sage ich mal, unterwegs. Also ich habe schon echt auch so einen Hass gegen Männer gehabt, so ein bisschen. Und mich einfach so doll auch unterdrückt gefühlt, was, glaube ich, auch ein bisschen dem geschuldet ist, wie in der Gesellschaft mit dem Thema Feminismus umgegangen wird. Mein Denken wurde so irgendwie... Ja, auch wieder ne? Da merkt man halt auch schon wieder, dass das Thema war auf jeden Fall Antifeminismus. Und, ne, und auch diese Dame hier wieder, das ist die hier in der Mitte, eine vollkommen normale Person, ne, so vom äußeren Erscheinungsbild her, abgesehen von dem Kreuz, was ja da am Hals hängt, aber... Ja, aber sie ist so eingetaucht, hat sich das angeguckt, hat sich eine Weile wohlgefühlt und dann irgendwann ist es ihr zu viel geworden, weil sie eben die Schattenseiten da kennengelernt hat und dann ist sie wieder raus da, also ich kann das schon verstehen. Ja, das wäre vor allen Dingen ja mal was, ne, wenn ich jetzt so eine Dokumentation machen würde, wo ich vielleicht mal ins Grübeln komme oder so. Aber meinte, das wird hier irgendwie mal drauf eingegangen, was ihr da irgendwie mit meint oder so? Oder ob das vielleicht eine Berechtigung hat oder so? Nee, es ist halt Antifeminismus und bald kommen dann wieder die Experten hier und sagen, was es wirklich bedeutet. Ja, das sind die Besten. Wie umgepolt von Gott, dass Feminismus nicht bedeutet, mich irgendwie für auf Krampf für, wie kann ich das sagen, für Rechte einzusetzen, von denen ich glaube, dass ich sie nicht habe, obwohl ich sie vielleicht eigentlich habe. Und stattdessen sich vielleicht einfach mal damit auseinanderzusetzen, was Gott denn eigentlich gedacht hat, was meine Rolle als Frau ist. Und mich darin auch einfach, also so mich anlehnen zu dürfen. Von einer Feministin zur Antifeministin. Lina erzählt, dass sie nach ihrem Wandel einen Großteil ihres Freundeskreises zurückgelassen hat. Mädelsabende, an denen über Sex oder Partyerlebnisse gesprochen wird, kann sie sich nicht mehr vorstellen. Früher habe ich mal das jetzt gesagt, praktisch auch vorhanden, ne? Also warum sie die Bewegung verlassen hat, liegt ja praktisch auch vorhanden. Ne? Sie ist eben einfach religiös geworden. Da braucht man nicht weiter erklären. Ne? Naja, Ja, das das klang Problem, ja. aber guck mal, das Problem ist doch jetzt, dass sie sagt, sie möchte nicht mehr blöd rumhuren und nicht mehr rumgehen und feiern und hat jetzt zu Gott gefunden. Und das ist jetzt ein Problem, wenn jemand nicht mehr sich besaufen tut oder was. Ja, Das ist so, und ich nicht mehr kenne ja. Männer, und nicht mehr in der Männerhasser-Clique rumhängen, ne? Das ist ja auch Antifeminismus ohne Ende. Das klang ja auch so ein bisschen, als wäre sich halt von der anderen bekehrt worden, sozusagen. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen, solche Dynamiken. Ne? Das Gerade so stimmt, das. freikirchliche Gemeinden sind ja sehr missionierend und sind sehr, Ja, stimmt auch wieder. sehr spirituell und so. Also, ja. Das wäre eigentlich viel interessant. Also, da wäre viel interessanter nachzufragen, wie bist du denn von dem einen Extrem ins andere gefallen? Wie geht das denn? Wie kann ein Mensch, was hat dich dazu animiert, Ja, diese 180 Grad im Endeffekt oder. haben die das ja gesagt, beide. Sie waren halt auf der Suche und so, ne? Also. Ja, und das ist ja auch so eine Sache, ne? In dem Alter sind sie alle auf der Suche, ist jeder auf der Suche irgendwie nach dem Inhalt. Ja? Und die einen gehen halt dahin, die anderen folgen Idioten wie Andrew Tate oder irgendwie Ja, aber da sind die hier ja wählen wesentlich ihre softer und. TikTok, ihre Lieblings-TikToker oder sonst irgendwas. Ja. Also. Und auch dieses Thema mit den Freikirchen, ich glaube, das hat man ja auch schon ein paar Mal, das sehe ich auch so ein bisschen ambivalent. Also da gibt es natürlich sicherlich auch irgendwelche hier Zeugen Jehovas oder so. Aber es gibt, ich habe da auch schon viele Leute kennengelernt, die einfach keinen Bock auf diesen grünen EKD-Scheiß haben, ne, die in so eine Freikirche gehen. Ja, Das gut, ist aber die Freikirchen sind ja nicht besser. Das ist ja nicht besser. Das ist Also, also was grünen EKD-Scheiß Protestanten. angeht, sind die auf jeden Fall besser. Ja, das schon, aber ich meine, dafür sind die halt noch puritanischer und noch. Ja, aber wenn du dir diese beiden Frauen hier anguckst, bist du dann der Meinung, dass die da puritanisch sind? Weil diese jetzt in diesem Nein, überhaupt speziellen nicht. Beispiel. Also ich hänge gerade auch auf ihrer Webseite rum und das ist halt, ich habe so einen leichten Anita Sarkeesian-Vibe von mir. So, tut mir leid. Also, so auch die Landingpage von ihrem Buch, das liest sich jetzt nicht so mega. Ich keine Ahnung, vielleicht bin ich ja auch abgeschreckt von den Amis, weil bei denen ist ja immer alles extremer. Aber die Landingpage von ihrem Buch, die liest sich jetzt nicht so arg nach Bibelbekehrung oder so. Also die Rede davon, dass das Single-Sein ja auch seine Daseinsberechtigung hat. Und diese Frage, ja, wo ist dein Ehemann, wo ist dein Kind? Ja, das sind doch eigentlich nette, schöne Fragen. Also, es ist ja nicht bös gemeint. Also, Ja, wir haben ja gerade schon ich geklärt, kann. dass es da ja um einen selber geht. Ne? Sie hat ja gemeint, es geht darum, dass man mit sich selber da ins Reine kommt, bevor man sich in irgendwelche Sachen reinstößt. Das ist ja kein Guide zum so schnell wie möglichen den Erstbesten wegheiraten, damit man seine göttliche Bestimmung erfüllen kann, soweit ich das verstanden habe. Ne? Also. Ja, genau. Also eigentlich mega soft. Also wenn das jetzt als die extreme Rechte dargestellt wird und es dann nur so ein Guide ist, also sorry, nein. Also es ist Overton-Window massiv nach links verschieben, wo dann die extreme Position dann eigentlich ein sensible Middle ist von der anderen Seite, die halt nicht links ist. Also. An denen über Sex oder Partyerlebnisse gesprochen wird, kann sie sich nicht mehr vorstellen. Früher habe ich immer gesagt, dass ich keine Kinder will, dass ich Karriere machen will, weil es ja wohl nicht sein kann, dass Frauen immer seit Anbeginn der Zeit zu Hause sitzen und ihre Kinder, weiß ich nicht, was auch immer. Und das Hausfrauenbild ist ja auch einfach total schlecht dargestellt in unserer, also so empfinde ich das zumindest. Ich will einfach wirklich, ich will eine Familie und ich will ja Kinder und dieses ganze Denken, was eine Frau ist. Also früher war es so, bloß nicht in Schubladen denken. Ja. Und heute zu sagen, ja, eine Frau gebiert. Finde ich beklemmend. Feminismus hat Jahrzehnte gekämpft. Ja, aber das ist doch in deinem Kopf, Mädchen, dass du das beklemmend findest. Die finden das befreiend. Die würden es beklemmend finden, wenn sie mit dir rumhängen müssten. Warum seid ihr alle so vernagelt, was gegensätzliche Lebensentwürfe angeht? Das war früher doch auch nicht anders. Nur, dass nicht jeder jedem reingeredet hat und gesagt hat, ja, aber da mit der christlichen Idee, da würde ich jetzt noch mal und bla. Ja, von ist auch nur das gefährdet Singling. Die Demokratie, wenn du das machst, wenn du anders lebst als ich. So. Ja, wie ist das auch reiner Gratismund, weil so eine Perle da vom Fernsehen oder sucht sich auch keine Trans-Person aus, mit der sie dann eine Liebschaft anfängt. Jetzt ist mal vergessen. Also es ist irgendwie ja, verlogen halt. Ja, und auch an der Stelle, ich habe da gerade wieder gehört, ich möchte das, ne? Oder ich will, hat sie gesagt. Ja. Und auch da wieder, ne? Selbst wenn man da jetzt selber nicht mit übereinstimmt, wo ist das Problem? Die Leute müssen halt selber wissen, wie sie ihr Leben gestalten. Und diese Dame hat da schon eine politisch. Vorstellung. Und er hat ja auch ihr Recht dazu, ihre Vorstellung für sich zu haben. Na, und ich finde das beklemmend, ja genau, weil mein Klassenkampf für die Frauen geht hier kaputt, wenn ihr nicht alle mitzieht. Ne? Das ist nämlich die schlimmere Religion. Ja, und weil die neue Wahrheit jetzt noch nicht sich so durchgesetzt hat oder so, das ist auch albern, beklemmend, ey. Ja, und dass die auch nicht mal ins Grübeln kommt, weil von dieser Beschreibung halt, die da ja gerade war mit, ja, und ich habe dann gedacht, ich muss Karriere machen und ja, was überhaupt so, ne? Ich konnte es gar nicht genau sagen, was das Ziel davon ist. Und das weiß auch keiner, was das Ziel sein soll. Das Ziel ist, die gleichen Ergebnisse zu haben wie bei den Männern. Das ist das verdammte Ziel. Und das ist Unabhängigkeit dann von Männern, ja, okay, aber dann ist man eben abhängig von anderen Dingen. Ja, was heißt Unabhängigkeit? Man braucht einfach die gleichen Ergebnisse, braucht man ja. Ja. Weil das sind ja zwei verfeindete Klassen, ne? Bourgeoisie und Proletariat halt. Ne? Da muss man sich die verdammten Produktionsmittel von den Typen zurückholen. Und auch wenn es dann bedeutet, dass man sein ganzes Leben dann da irgendwie unglücklich sein muss. Aber ist ja egal, weil wir haben ja den größeren Plan. Finde ich beklemmend. Feminismus hat Jahrzehnte gekämpft, dass Frauen nicht mehr auf diese eine Rolle reduziert werden. Auf Social Media finde ich auch Videos, diese eine Rolle reduziert. Diese eine Rolle reduziert. Jetzt geht sie wieder vom Extrembeispiel aus. Ich meine. Ja, genau. Das hat niemand gesagt, ne? Stimmt. Genau, die hat das nicht gesagt. Sie hat gesagt, sie hat das. Die andere hat ja vorher sogar quasi das Gleiche gesagt, was die jetzt gerade zum Ausdruck gebracht hat, dass sie früher das gedacht hat, was sie jetzt gerade gesagt hat, dass man nur auf diese eine Rolle reduziert wird. Ist das so? Mag in gewissen Kreisen sicherlich so sein. Die machen jetzt nicht so den Eindruck. Die wirken noch ganz aufgeweckt eigentlich, oder? Warum ist dieses Ding, dass alle Leute sich nur wie Männer verhalten sollen, eigentlich nicht alle auf eine Rolle reduzieren? Frage ich mich da. Ja, das ist nee, gar nicht wahr. Ich meine, das wäre vielleicht die Lösung. Alle auf ein Gender reduzieren. Es gibt keinen Mann und Frau mehr, es gibt nur noch Ents Käufer und Ents Einkaufskorb. Das hat ja was davon, dass Frauen so männlich gemacht werden. Es hat Jahrzehnte gekämpft, dass Frauen nicht mehr auf diese eine Rolle reduziert werden. Auf Social Media finde ich auch Videos von einer Userin namens der Äquivalist. Während ihr Account auf YouTube noch aktiv ist, wird ihr Profil auf TikTok mittlerweile gesperrt. Dennoch teilt sie weiter ihre Meinung zu gesellschaftlichen Problemen und führt diese zurück auf eine neue Form der Weiblichkeit. Auch andere Frauen teilen diese Meinung in Reaction-Videos. Aber wisst ihr, was wirklich ist? Die steigende Zahl von mentalen Krankheiten, geschiedenen Familien, Problemkinder, Depressionen und so weiter. Und nein, daran ist nicht das böse Patriarchat schuld und auch nicht Männlichkeit. Es ist der Aufstieg der toxischen Weiblichkeit. Hinter der Äquivalist steckt die 22-jährige Marxaline Schiffer. Wir treffen sie im Wald in der Nähe ihres Heimatortes. Aus Oh, Wald. Das ist aber Sehr schön. gut. Das ist das Positive. Ich sehe Ja. gerade, ihr sitzt auch noch eingeblendet. Ich blende schon wieder aus. Jetzt hätte ich jetzt mal eingeblendet. Genau, wir gehen in den Wald. Das gibt doch schon mal positive Vibes. Aber ich finde halt schon mal eine 22-Jährige. Was erwarte ich denn da für eine, also niemandem zu nahe treten und so, aber ich erwarte dann nicht Aussagen über Fragen, die das ganze Leben betreffen oder die größere Lebensabschnitte betreffen. Tut mir leid, eine 22-Jährige hat die Erfahrung nicht, um darüber zu sprechen, was eine Frauenrolle ist oder was nicht. Sie kann sich das anlesen, all das. Sie kann natürlich auch darüber sprechen, aber ich würde ihr zum Beispiel halt, ich würde eine 22-Jährige nicht um Ratschläge fragen, wenn es um solche Themen geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Also wenn ich daran denke, wie ich mit 22 war, ich war Eben. nicht so klug. Also ich war dumm. Also sorry. Na, was heißt Also. Ratschläge fragen? Ich meine, soll sie doch einfach erzählen, was sie meint. Und dann kann man sich dazu ja eine Meinung Nee, bilden. ich meine, weil sie ja, wenn sie so TikTok-Videos macht und so, das sind ja meistens so kurze, prägnante, irgendwie zu Oder irgendeinem gibt ja auch Thema. genug So. Mädchen, Ja, aber die Erfahrung gemacht haben, dass ihre wenn du für Väter Radio, rausgeschmissen wurden wenn und du so für weiter. Die Radio können alle davon Bremen, erzählen. wenn du für Radio Bremen irgendeine Journalistin bist, dann kannst du dich auch nicht darüber beschweren, dass die anderen Leute noch nichts im Leben gesehen haben. Ne? Also. Ja, okay. Aus Angst vor Hatern will sie nicht, dass man weiß, wo sie wohnt. Ich konfrontiere sie mit ihrer Aussage, dass toxische Weiblichkeit der Grund für Depressionen, Scheidungen und Problemkindern sei. Wie kannst du denn für dich also diese Kausalität einfach auf diesen Punkt toxische Weiblichkeit zurückführen? Ich würde sagen, das ist einer der Punkte und das ist 1,5 Jahre her, das Video. Ich würde das jetzt ein bisschen anders sehen. Es gibt natürlich noch andere Faktoren. Im Endeffekt geht es halt um so Kleinigkeiten, die sich aber durch ein gesellschaftliches Konstrukt erklären lassen. Zum Beispiel, man verdient im selben Job mehr. Sie erklärt mir, dass der Gender Pay Gap nur darauf zurückzuführen sei, dass Männer ohne Elternzeit mehr arbeiten. Ja, aber sorry, ganz ehrlich, Männer sind auch die einzigen, die halt Überstunden machen, die länger bleiben und dann arbeiten. In der Firma, wo ich arbeite, alle Frauen machen pünktlich immer Schluss. Immer. Immer. Wie ein Uhrwerk. Und die Männer, die machen Überstunden. So, und man hat es auch wissenschaftlich untersucht, dass der Gender Pay Gap halt großteils damit halt einfach dahinschmilzt und nicht mehr existieren, wenn man halt alle Faktoren mit einbezieht, wie zum Beispiel, möchtest du pünktlich Feierabend machen? Das sind Frauen viel besser, deswegen haben die auch eine höhere Lebenserwartung. Und Männer sind halt so, Uga, Uga, ich bin ein großer Affe, ich muss fertig arbeiten. Ja, Weißt gut, und ich meine, das ist natürlich die Befindlichkeit, aber das drückt sich dann natürlich aus in gearbeiteten Wochenstunden und sowas. Darauf spielst du ja an. Ja, und das Thema hatten wir Genau. oft genug. Wenn man diese ganzen Faktoren mit einbezieht, ja, gibt es einen Gender Wage Gap und dann verdienen Männer um die 2% mehr als Frauen. 1,6 oder sowas war das mal. In irgendeinem Jahr, das verändert sich ja auch wieder. Ja, Ja, aber guck doch aber. mal, die Dame runzelt mit der Stirn hier. Das ist doch alles totaler Kokolores, den wir gerade hören. Stirnrunzeln im Wald. Ihr seht es in meinem Gesicht. Es fällt mir schwer, ihr zu folgen. Und wenn man halt da hingeht und sagt so, ja, Frauen wurden die ganze Zeit unterdrückt und jetzt kriegen die hier nicht genug Gehalt. Das ist ja erstmal eine Beobachtung der Tatsachen, aber du weißt halt nicht, warum das so ist, zum Beispiel. Und das ist halt eine toxische Seite von Feminismus, die ich halt sehe. Laut dem Statistik. Ja, die wissen doch aber alle, warum das so ist, wegen der Unterdrückung. Das musst du doch wahrhaben, Mädchen, sonst ist das doch Antifeminismus, Scharnier zum Rechtsextremismus. Tralalala. Im Bundesamt ist der Gender Pay Gap bedingt von sehr vielen Faktoren. Teilzeitarbeit aufgrund von Mutterschaft ist einer davon. Dass diese Ungleichheit. Ja, zu der die Leute gezwungen werden. Erst werden die Frauen zum Kinderkriegen gezwungen und dann werden sie gezwungen, in Teilzeit zu arbeiten. Ja. Behandlung jedoch zu toxischer Weiblichkeit und das wiederum zu mehr Depressionen führt, scheint wenig plausibel. Ich habe mich selber als feministisch gesehen, weil. Ne, als Frau, natürlich bist du für Frauenrechte erstmal. Aber wenn man halt auch ein bisschen so in der Social Media Welt ist und da ja, sich die Sachen anguckt, da merkt man halt, also das ist total komisch. Die Leute repräsentieren das nicht so, wie ich das verstanden habe. Wie genau sie es versteht, kann sie. Ja, sie hat doch gerade gesagt, wie sie es verstanden hat, nämlich für Gleichberechtigung und so. Und wenn man sich dann die Social Media Welt anguckt, sieht man, dass es nicht vertreten wird von den sogenannten Feministen. Ja, Ganz offensichtlich, kann ich auch bestätigen. Sie mir allerdings nicht sagen. Ihrer Meinung nach haben wir in Deutschland das Patriarchat schon lange hinter uns gelassen. Frauen hätten hier schon lange die gleichen Rechte wie Männer. Sie ist genervt von der Opferrolle, in die sich Frauen selbstständig stecken würden. Moment mal kurz, ja. Moment mal kurz. Ich würde mal ganz gerne festhalten, dass sie das so sagt. Ja. Sie sagt, wir hätten in Deutschland längst das Patriarchat hinter uns gelassen. Mau. Also wie auf ideologischer Linie muss man getrimmt sein, um dass man das so ausdrückt. Ich meine, gut, ihr liest natürlich auch noch ein Skript da, das ist ja eine Off-Stimme, aber trotzdem. Ja, man hätte sie ruhig selber reden lassen können, ne? Ja, stimmt aber, auch, ja. Ja, aber du kannst davon ausgehen, dass die ein paar Stunden im Wald rumgerannt sind und sie muss das ja irgendwie in 5 Minuten hier in ihren Antifeminismus-Beitrag pressen. Ja, gut, die Sachen rauspicken, genau. Die halt ihr gefallen, ne? Das hat sich gerade ja auch so angehört, als ob die Dame gerade angesetzt hat, noch ein bisschen mehr zu erklären, aber dann, nee, sie behauptet, Deutschland wäre gar kein Patriarchat. Was für eine Behauptung, steile These. Ja, das alleine ist schon ein bisschen komisch, das stimmt schon, dass sie dann rausgehen ins Off und dann so im Konjunktiv berichten. Vielleicht hat sie es doch ein bisschen anders gesagt oder so, vielleicht weiß ich nicht, ja. Habe ich ja schon zu. Wir laufen gerade übrigens zu Maxalines Lieblingsplatz. Was löst der Wald bei dir aus? Ich mag das halt einfach. Ich mag halt nicht so menschengemachte Umgebungen. Für ihre krassen Aussagen im Internet erntet sie viel Hass. Auch den sieht sie als eine Folge von toxischer Weiblichkeit und Feminismus. In einem Video auf YouTube hat sie einige Reaktionen zusammengeschnitten. Sie bekommt Kommentare wie, du sollst dich umbringen. Stirb einfach und sag ich nochmal mit Liebe vom Herzen. Ja. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt, das ist nicht alles, okay? Ja, aber diese Kommentare, so dieses Stirb einfach, stirb, bla, das ist aber auch so typisches Normie-Verhalten. Ich sag das jetzt mal ganz ernsthaft. Die Leute, die sich tiefer mit irgendeiner Materie beschäftigen, die sind in der Lage, dann irgendwann auch Nuance auszuhalten und dieses Stirb. Das sind eigentlich oftmals Normies, die einfach nicht drauf klarkommen, dass jemand jetzt mal eine Meinung hat, die anders ist, wie das, was sie im Hauptstrom gesehen haben. Also, der Normie ist schuld. Aber ich denke, also der Oscar für das beste Stirnrunzeln in einer ARD-Produktion geht auf jeden Fall an diese junge Dame hier. Die hat eben schon wieder so, ihr seht es ja leider, glaube ich, immer nur in Standbildern, aber sie hat so schön gerunzelt eben. Aber das ist eine junge Frau, die offensichtlich nicht den Hintergrund hat, um sich hier adäquat zu verteidigen. Ja? Wenn sie jetzt einen Abel da sitzen hätten und hätten den Abel gefragt, hier Abel, warum bist du Feminismuskritiker? Dann hätte der Abel ihnen das erzählt. Und dann hätten die nach dem Gender Pay Gap gefragt und auch darauf hätte er antworten können. Aber sie haben sich halt hier jemanden ausgesucht, den sie relativ einfach als, ja... Ja, aber ich will schon noch bisschen windig anfügen, dass sie wahrscheinlich stundenlang sich unterhalten werden und die sich da jetzt ja, halt ihre Rosinen ja, die rausfinden. Schneiden natürlich die schönsten Sachen raus, das ist klar. Und das ist halt irgendwie aber, eine Unterhaltung, das ist ja jetzt nicht eine Debatte, wo man sich vorher vorbereitet hat und jetzt bringe ich mal ein Statement und dann bringst du da ein Statement in 5 Minuten irgendwie. Das wäre vielleicht gut, wenn man das so machen würde, aber also da will ich die halt schon noch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich weiß nicht, wir würden da glaube ich auch rummeandern. Aber ich finde, das ist low-hanging, also sie, ich finde, sie ist eine low-hanging fruit. Also da hätten, wie gesagt, da hätte ich lieber jemanden vom Format Strawhand zum Beispiel sitzen, ja. Die ja. ihr halt auch also, Kontra geben kann. Ja, ich finde es halt schade, dass man dann extra auf Jung geht, ohne jemanden zu haben, der viele Argumente kennt und dann die Debatte ja selber auch nur ziemlich arg an der Oberfläche kratzt. Das ist aber ja dann das halber... Das macht es doch einfacher, Abel. Das macht es einfacher, das zu erreichen, was die Reportage erreichen will. Das ist ja immerhin das ist alles schon mal... unbegründet, was die sagen. Die sind nicht richtig informiert, etc. pp. Es gibt mehr als 2 Geschlechter. Die behaupten, es gibt gar kein Patriarchat mehr in Deutschland. Ja, aber das würden sie bei jemandem, der mehr Ahnung hat, glaube ich, auch so sagen. Ne? Also wenn man nicht denen zustimmt, und die haben ja Experten auch auf ihrer Seite, die es einordnen, wie wir schon gesehen haben. Ne? Und die sagen uns ja dann, wie es wirklich ist. Ne? Also nicht so wie diese verdrehten Leute hier, die hier auftreten. Die werden ja alle eingeordnet. Ne? Aber ich finde es ja zumindest schon mal gut, dass sie hier, also ich ich weiß ja nicht, ob ihnen das wieder durchgerutscht ist oder so, ob sie dann nicht mal ein bisschen ins Grübeln kommen oder so, weil normalerweise hören wir ja in sämtlichen Sendungen immer, eine Frau äußert sich im Internet und sofort wird sie ja hier begangen und das ist wegen Antifeminismus und tralala, ne? Und hier hast du eine Dame von der anderen Seite und die kriegt die Scheiße ab. Und ja, wie ihr schon gesagt habt, natürlich klar, das ist halt, ja, wenn man seine Meinung im Internet sagt, ne, dann gibt es halt auch Leute, die es irgendwie falsch finden. Und das hat ja auch nichts mit Frauen und Männern und so zu tun, eigentlich. Aber das ist ja normalerweise immer deren Ding. Ne? Und jetzt müssten sie ja eigentlich mal sehen, so, Moment mal, das hat ja schon mal gar nichts damit zu tun, was das für eine Meinung ist. Weil normalerweise drehen sie es ja immer so hin, dass wir alle, die von der blonden Dame, dass ja praktisch alle dieser Meinung sind. Und sie sind ja nur die Aufklärer und Kämpfer für das Gute, nur die Feministen, die uns sagen, wie es wirklich ist, und die werden ja nur gehasst, weil sie es halt sagen, wie es wirklich ist. Na, und ja, also, aber da kommt ja auch keiner ins Grübeln, mal irgendwie. Das ist vielleicht das, was man sonst immer erzählt, doch nicht so ganz so stimmen kann. Hassreaktionen macht sie weiter. Mein Eindruck ist, Maxaline ist Teil einer Online-Bubble, in der viel Hass herrscht und der Begriff Feminismus oft als Kampfbegriff für Männerhass missbraucht wird. Der Kampf, Feminismus wird als Kampfbegriff für Männerhass missbraucht, ja, aber. Hashtag kill all men, Männer trash, men, bla bla bla bla bla bla bla. Also, da können wir hier ein großes Archiv Und an sie ist entsprechenden Teil einer, Beweisen ja, und anschleppen. sie ist Teil einer Online-Bubble, in der viel Hass herrscht. Also das kommt aus ihrer eigenen Blase, oder wie, der Hass. Und nicht Vor allem von der Hass Leuten wie gegen dir. Sie, der kommt auch aus ihrer eigenen Ja, Blase, da den kommt sie aus der eigenen vorgelesen Blase, hat. ja. Genau, ganz Oh, was bestimmt, ist das ja. denn für ein Logo da auf dem Ja, das Standbild? ist ja ein Logo. Blende doch mal das Standbild auch für unsere Ja, Zuschauer ein, damit die stimmt. auch das Logo suchen können. Ja. Gucken, ob euch auf dem Standbild, was jetzt kommt, was auffällt, ob ihr da ein Logo erkennt. Das ist ganz vollkommen. Unsagbar, Oh, wirklich. ich glaube, jetzt wird es lustig. Und wie gesagt, also es gibt von Bonhoeffer gibt es diesen interessanten Aufsatz über das Dumme, dass das Böse ja viel einfacher zu bekämpfen ist wie das Dumme. Und ich bin mittlerweile echt überzeugt, dass halt ein Hauptteil der Hasskommentare einfach Leute sind, die einfach noch nicht so arg Erfahrung damit gesammelt haben, dass es halt Meinungen gibt, die sich widersprechen. Ich meine, bei mir, ich habe am Ende über 100 Bücher über Feminismus gelesen. Ich kann ja auf der Republika, kann ich den Vortrag zu einem x-beliebigen feministischen Thema machen, ohne dass es den Leuten auffällt, dass ich ja das eigentlich nicht teile, was ich da sage. Also, und im Endeffekt ist es dann so, dass mir ist es zumindest aufgefallen, dass der Normie halt das Hauptproblem ist. Also der radikalisierte Normie, der das nicht kennt, dass es eine andere Meinung gibt, die man dann auch stehen lassen muss oder kann oder darf. Also. Ist das diese toxische Mitte? Ja, genau, toxische Mitte. Toxische Neutralität, toxische Toleranz. Toxische Neutralität, ja, genau. Toxische Toleranz Was ist gibt's noch? gut. Was kann noch toxisch sein? Toxische Zeitschriften? Nein, die sind von der guten Stiftung. Ich sehe schon das Logo. Während meiner Recherche richtet die Amadeo-Antonio-Stiftung eine Meldestelle für Antifeminismus ein. Hier treffe ich die Leiterin Judith Rahner. Die Stiftung macht Die kennen wir ja noch, die Bildungsarbeit und klärt Meldestelle korrekt. für Antifeminismus. Das ist die Meldestelle. Die Jetzt guckt euch mal diese Meldestelle Bude für an. Antifeminismus. Jetzt guckt euch mal diese Bude an. Wenn die mal nicht leben wie die Made Speck, ja, dann weiß ich aber auch Also nicht. in der Ja, das ist doch Normannenstraße haben wir unverschämt, einfacher ey. gelebt bei der letzten Meldestelle, wo ich gearbeitet Ja, jetzt wird es richtig interessant, jedenfalls, weil das, was wir gerade erlebt haben, von diesen vollkommen, also von diesen vollkommen Milchtoast-Frauen da, das ist ja Antifeminismus und jetzt gibt es die Meldestelle Antifeminismus, ne? Gegen Menschenhass und so weiter und so Jetzt fort. geht's los. Ja, aber nochmal Rechtsextremismus, ganz kurz. Rassismus Die und Beispiele, die wir gerade Antisemitismus auch. gesehen haben, sind böse Antifeministinnen, die gemeldet gehören. Oder warum haben die die gezeigt? Ne? Also, das waren böse Feministinnen, Ja, die gemeldet scheinbar, gehören. ja. Wie soll ich das anders verstehen? Kampfbegriff für Männerhass missbraucht wird. Während meiner Recherche richtet die Amadeo-Antonio-Stiftung eine Meldestelle für Antifeminismus ein. Hier treffe ich die Leiterin Judith Rahner. Die Stiftung macht Bildungsarbeit und klärt über Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus auf. Antifeministische Vorfälle kann man auf der Website der Stiftung melden. Körperliche Angriffe genauso wie verbale. Und auch Äußerungen wie die von den Frauen in diesem Film. Was passiert damit? Hurra! Diese vollkommen normalen Aussagen von den Frauen in diesem Film. Man kann sie endlich melden, ist das nicht schön? Mit den Meldungen? Also es sind bisher tatsächlich hunderte Meldungen eingegangen. Wenn wir diese Fälle alle anonymisiert haben, dann werden wir das in einer Chronik veröffentlichen. Weil der Sinn ja dieser Meldestelle auch ist, die Systematik und die Zahl an Angriffen einfach mal öffentlich sichtbar zu machen. Damit wir noch mehr Geld von der Regierung erpressen können. Ganz genau, mehr Geld, ja, mehr Macht. Geld. Darüber haben wir ja auch schon geredet. Der einzige Sinn und Zweck dieser Meldestelle ist es, mehr Fallzahlen zu generieren, die man dann wieder den Politikern in die Hand drücken kann und sagen kann, seht ihr, wie schlimm das Problem ist, wir brauchen mehr Geld. Ja, vor allen Dingen mehr Macht, mehr Änderungen. Ja. Weil so wenn die einfach nur Geld damit verdienen würden, dann wäre das ja nicht so furchtbar. Also auf der anderen Scheiße. Seite oder das hast du halt auch noch den gleichen Hebel von Gefährder Attermann von einer anderen Stelle und dann kommt hier noch eine NGO und dann kommt hier noch Hate Aid und das und nudgen die Politiker bis zur Ohnmacht. Will auch herausfinden, ob antifeministische Haltungen Einzelfälle sind oder Menschen sich vernetzen und organisiert sind. Was hat das zu tun mit diesem Thema? Spätestens jetzt bist du doch als normaler Journalist sagen, Moment mal, was habe ich denn hier gerade gemacht? Was ist denn dieser Beitrag hier? Ich habe mich doch hier unterhalten mit diesen Leuten, das passt doch überhaupt gar nicht. Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Aber ihr könnt wohl noch nicht mal euren eigenen Beitrag sinnerfassend verstehen irgendwie, kann das sein? Sind das nicht die gleichen Leute, die sich damals für ihren Gaming-Beitrag einen extra Belästiger aus dem anderen Büro holen mussten, weil sie keine echten Belästiger gefunden haben? Waren das auch die? War diese Ariane Alter, glaube ich, von... Ah ja, genau. Das war, glaube ich, nicht Y-Kollektiv. Nee, ich glaube nicht. Aber Y-Kollektiv waren die mit diesem Incel-Beitrag, wo sie irgendwas von White Supremacy erzählt haben, weil das ja auch auf der Checkliste draufsteht. Und dann haben sie einen gefunden als Beispiel und der hat ihnen erzählt, ich bin Ausländer, ich sehe aus wie, jetzt komme ich woanders her und die deutschen Frauen sind alle rassistisch und deswegen kriege ich keine ab. Das ist auch Slow-Clap-Moment. Tada! Laut Judith Rahner würden viele antifeministische Vorfälle bisher nicht angezeigt, weil sie unterhalb der Strafbarkeitsgrenze lägen. Ja, aber... Rechtsstaat! Deswegen haben wir Gesetze! Was soll das denn andeuten? Das hätten sie es nicht verstanden, ne? Dass sie es funktioniert oder so. Ja, was für eine Aussage. Ihr seid eine Gefahr für die Demokratie, wenn das so weitergeht. Ja, du gemacht, aber ich habe mal nicht angezeigt. Euer Nudging ist eine Gefahr für die Demokratie. Ja, das stimmt allerdings. Bisher werden viele von den Dingen nicht angezeigt, weil sie unterhalb der Strafbarkeitsgrenze sind. Dass ein Journalist so einen Satz überhaupt zusammenkriegt, den auf ein Blatt Papier schreibt und ihn dann einsprechen lässt, ohne drüber nachzudenken. Ich meine, was passiert denn, wenn ich zur Polizei gehe und sage, der beim Nachbarn ist der Waschlappen runtergefallen, der mussten wieder draufhängen, das möchte ich anzeigen. Was passiert denn da? Nix. Genau. Weil wir das so geregelt haben. Aber ihr möchtet gerne einen Überwachungsstaat, der ein bisschen die Gesinnung der Bürger rein in Gut und Böse einteilen kann. Die Guten ins Töpfchen, die Bösen ins Kröpfchen. Am besten dann das Konto sperren lassen oder den CBDC oder einfach den Sozialscore senken. Boah, ey. Antifeminismus ist ja kein Straftatbestand. Ist da irgendwie, also hat da die Politik was versäumt oder wie ist da Ihre Meinung dazu? Alter! Wieso sucht das noch ein Straftatbestand? So wollte die ganzen Frauen, die ihr da interviewt habt, alle verknasten oder was? Modelleisenbahnbau ist noch kein Straftatbestand. Hat die Politik da irgendwas versäumt? Nein, aber Gnade der Gott Lego. Oh Gott. Antifeminismus ist noch kein Straftatbestand. Was mir noch nicht gefällt, ist noch kein Straftatbestand. Können wir da nicht was machen, Frau Paus? Frau Faeser. Ja, wir haben die ganze Liste ja schon mal vorgelesen. Ne? Das Beste fand ich, was man da melden kann, als Beispiel eine Demonstration, Kundgebung, Veranstaltung mit antifeministischen Inhalten oder bekannten Antifeministinnen findet statt. Das am besten direkt melden. Und es gab ganz viel. Da hat die Politik geschlafen, dass das noch nicht verboten ist, alles, ja. Irgendwer macht irgendwo was, hat zwar nichts mit dir zu tun, aber melden. Weil Scharnier und so, ne? Sagen die Experten ja auch. Aber wenn ich sage, ich möchte keine gewalttätigen Demonstrationen gegen irgendein Fest für eine Militärdiktatur in meiner Stadt, dann bin ich ein ganz schrecklicher Ausländer, ein ganz schrecklicher Nazi, Ausländerhasser, irgendwas. Ja? Aber für Antifeminismus sollte man schon mit Strafe belegen. Polizei mit Steinen bewerfen und versuchen mit Gewalt auf so ein Gelände vorzudringen, Geld für eine Militärdiktatur sammeln in Deutschland. Das ist alles okay, aber Antifeminismus, da müsste man eigentlich schon nochmal eine Schippe drauflegen, strafrechtlich. Ja, wie gesagt, die wissen ja nicht, wovon sie reden, habe ich den Eindruck. Also, ich meine, schlimm genug, aber... Ja. Das sind einfach nur Narrativcontainer, diese Menschen. Die haben ein Narrativ geladen bekommen und das können sie ausgeben und fertig ist es. Mehr können die nicht mehr. Können wir nicht alles Böse einfach verbieten? Na, auch wenn wir jetzt gerade uns mit den Leuten unterhalten haben und unsere Stirn gerunzelt haben. Ich runze übrigens auch gerade die Stirn, Frau Müller. Über ihre komische Dokumentation hier, wo sie hier dokumentieren wollen, wie gefährlich andere Menschen sind, aber nur dokumentieren, wie gefährlich sie sind. Ja. Antifeminismus ist kein Straftatbestand. Deutschland ist sehr statistikgläubig. Alles, was nicht in der Statistik abbildbar ist, findet auch nicht statt. Das will die Stiftung und ändern. Deswegen möchten wir das jetzt ändern. Dann haben wir das Endziel, aus Antifeminismus einen Straftatbestand zu machen. Sagt's doch ehrlich, dass ihr die Stasi seid. Ja, das sagen sie doch hier gerade. Wahr ist, findet auch nicht statt. Das will die Stiftung ändern. Die Meldestelle. Ja, das wollen sie ändern. Das ist echt. Ja, das ist echt Cloud-Show. Theo. Ganz schön frech. Deutschland ist ein Staat. Und sowas kommt dann bei der ARD. Also, ja, super. Und in 50 Jahren fragen die Leute dann wieder, warum habt ihr eigentlich nichts getan? Die haben euch doch gesagt, dass sie eure Rechte einschränken wollen. Die haben euch doch gesagt, dass sie euch am liebsten strafrechtlich verfolgen wollen. Das war doch nur für das Gute. Warum habt ihr nichts gesagt? Denkt doch mal an die Frauen, haben sie gesagt. Kannst du denn nicht, das ist doch unmenschlich. Ja gut, aber dieses denk doch mal an die Frauen, das war auch in jeder Diktatur so. Also die Nazis, die haben auch immer gesagt, denk an die Frauen. Und für jeden Krieg hieß es auch immer, denk an die Frauen. Also mit denk an die Frauen kannst du ziemlich viel mobilisieren. Also so ja, rein propagandistisch auch. Gesehen. Ja, das habe ich auch bei der Kölner Silvesternacht, wo sie das ja auch schon meinten, dass das bei den Rechtsextremen, dass die immer nur sagen, unsere Frauen schützen und so weiter und so fort. Na, also... Wenn man sich diese Propagandafilme anguckt, das ist überall das Thema. Hier beim Jud Süß, da gibt es das auch, diese Vergewaltigungen da und so Zeug. Oder dieses Thema, ja, genau. So, wo da die Polen mit Steinen nach den blonden Frauen werfen irgendwie. Na, also. Ja, genau. Die Meldestelle soll dieses Dunkelfeld abbilden. Als die Meldestelle im Februar... Das Dunkelfeld, also das Hellfeld Kulturmarxismus hier soll das Dunkelfeld abbilden. Warum denn Dunkelfeld? Die Leute machen das doch alle ganz offen. Da nimmt doch keiner ein Blatt vor den Mund. Da ist doch niemand und sagt hier, ich heiße Marsaffe und sagt jeden Sonntag feminismuskritische Sachen. Das muss aber notiert werden, auch wenn das keine Relevanz hat. Das könnte ja Relevanz kriegen. Ich meine, so hat die Stasi das auch gemacht. Ja, behauptet, ja. Alles das aufzeichnen, man wird schon was rausdestillieren können. Und dann wird das eben im Nachhinein auch noch verfolgt. Dann wird es zersetzt. Ja. Das ist sehr interessant. Kriegst du von Anfang an einen Abzug auf deinen Social Score, wenn er eingeführt wird. Wenn du auf der bösen Liste bist. Die Meldestelle soll dieses Dunkelfeld abbilden. Als die Meldestelle im Februar online geht, schlägt der Amadeo-Antonio-Stiftung massive Kritik entgegen. Auf Twitter fallen Stasi-Vergleiche. Ich zeige Judith Rahner ein Format, das ich auf TikTok gesehen habe. Wir klären das. Finanziert von einem Verein, den der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch einstuft, namens 1%. Und die haben euch einen extra TikTok gewidmet. Wer oder was ist die Amadeo-Antonio-Stiftung nochmal? Als Ziel gibt die Organisation selbst die Stärkung einer demokratischen Zivilgesellschaft an und wendet sich gegen deren Gegner, sorry. Nämlich... sorry, da konnte ich mich nicht beherrschen. Ja, sprich dich aus. Durch und durch. Ja, nee, ich musste nur lachen, das war's schon. Ja, jetzt lassen Sie hier nämlich die vom 1% halt die ganzen Tatsachen vorlesen, ne? Und dann können Sie wieder sagen, so, ja, die hier wird vom Verfassungsschutz beobachtet, das sind die Rechten. Mit anderen Worten, ach ja, die Leute, die uns kritisieren, sind die Rechten. Ja, uns kritisieren nur Rechte. Mit anderen Worten, jeder, der uns kritisiert, ist ein Rechter. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Widerwärtig. Angeblichen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Es geht darum, alle rechten oder konservativen Positionen unter Beschuss zu nehmen und den Korridor des Sagbaren kleiner zu machen. So wird alles Nicht-Linke kriminalisiert. Ja, jetzt muss ich nochmal zeigen, hier, jetzt ist die Dame nämlich nicht am Stirnrunzeln, jetzt ist sie hier am Grinsen. Ne? So ein kleines Grinsen hat sie jetzt hier. Ja, hier, guck mal. Jetzt sagen wir mal die Kritik. Perfide, zwei völlig, wie du gesagt hast, Milchtoast-Mädels und dann schmiere ich da diese 1%-Leute rein, die halt, ja, da kann man ja auch nachgucken, das sind halt nur wirklich eher rechte Leute, ja. Also, das, allein wie das hier konstruiert ist, ist eine Unverschämtheit gegenüber dem Zuschauer und hätte, ich möchte jetzt keinen Stasi-Vergleich machen, deswegen vergleiche ich es mit dem DDR-Fernsehen, ja. Ja, das müsste euch leider auch gefallen lassen, Leute, weil das liegt nämlich an eurem Verhalten, nicht das, warum wir diese Vergleiche ziehen. Korridor des Sagbaren kleiner zu machen. So wird alles Nicht-Linke kriminalisiert und dass Gesetze geändert werden müssten. Wer oder was ist die Amadeus? Ja, habt ihr solche Seiten auch auf dem Schirm? Und was würdest du ihr sagen? Da stimmt natürlich ganz viel dran. Das ist ja jetzt erstmal auch Fakt. Wir werden von Bundesfamilienministerium mit Sachen gefördert. Manchmal ist es ja nur ein kleines Wort, was dann da, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, angeblichen Antisemitismus. Ja, das den ganzen Beitrag zu einer bösen Lüge macht, ne? Ein kleines Wort, das macht den ganzen Beitrag bestimmt nicht zu allem zu komplett falschen oder Lüge oder sowas. Da stimmt ja ganz vieles dran, ja. Okay, ja, aber die Antonio-Stiftung sagt, an den dicken Aussagen von 1% Verein stimmt ganz vieles dran. Danke. Ja. Schon so Relativierung von gesellschaftlichen Problemlagen, wo die Rechtsextremen natürlich kein Interesse dran haben, was die auch einfach nicht sehen. Und alles, was sie dann am Ende sagt, ist totaler Quark, ja? Also, dass wir irgendwie alles, was nicht links ist, irgendwie diffamieren würden oder was weiß ich, was sie da sagt. Und nur das Recht. Moment mal. Sie hat gerade kriminalisieren gesagt, erstens. Und zweitens habt ihr eben gerade darüber schwadroniert, wie schade das ist, dass Feminismuskritik noch nicht kriminalisiert ist. Das ist einfach eine ganz klare Nummer. Totaler Quark, ja. Totaler Quark. Ihr habt gerade eben genau das bestätigt, was sie da gesagt hat. In eurem kurzen Gespräch das davor. Das ist wortwörtlich das Einzige, wofür ihr gut seid. Schmeiß irgendeinen Deltauer-Artikel dahin, ne? Und es ist wortwörtlich das. Es ist irgendwie sich drüber aufregen, dass irgendwie ein Jordan Peterson in Berlin auftritt, als wäre das irgendwie ein Reichsparteitag oder keine Ahnung wie was. Ne? Und dieses jahrelange Zeug, was wir da sehen, dieses Trommelfeuer, das ist genau das. Es ist alles, es ist böse, es sei denn, es ist euer Links- ideologischer Scheiß, Peterson, dann ist es gut. Mit Jordan Peterson ist es noch das Lustigste, weil der wird ja von richtig Rechten mega gehasst, weil er die Leute deradikalisiert. Und der wird immer so als Reichsparteitag gefeiert, also ja, also von den Gegnern. Also. Ja, und irgendwelche Imame, die viel schlimmere Sachen erzählen würden, die würden sie hier nicht in ihren Beitrag reinschneiden und als Antifeministen bezeichnen, ne? Stattdessen haben sie diese vollkommen harmlosen Mädchen da am Anfang gehabt mit ihrem Jesus. Und die sind jetzt hier irgendwie das Problem in der Gesellschaft oder wie die alle Leute irgendwie in die autoritäre Richtung zwängen oder so, im Leben nicht. Wohl eher nicht, ne? Das stimmt einfach nicht. Die Tatsache, dass es jetzt eine Meldestelle für Antifeminismus gibt, zeigt zumindest die Aktualität dieses Themas. Zeigt eben auch, dass sie dann doch so wohl. Die Stasi gab, zeigt die Aktualität der Republikflucht-Thematik, oder was? Alter Schwede. Ja, wir haben diese Scheiße eingefügt mit unseren Freunden aus der Politik, weil wir ja da Hand in Hand arbeiten, ne? Aber wir sind da kein Staatsfunk oder so. Und das zeigt die Aktualität des Themas. Die Einführung des Arian-Nachweises hat ganz klar gezeigt, dass der nötig war. Ja, nach der Logik schon, ja. Genau dieses Phänomen untersucht die Soziologin Mareike Bauer. Dass auch Frauen. Achso, das ist jetzt die Soziologin Mareike Bauer vom Anfang. Oh mein Gott. Und da hat sie die Augen nach oben. Ja. Frauen gegen Frauen hetzen ist für sie keine neue Entwicklung. Dass Frauen gegen Frauen hetzen, ist für sie keine neue Entwicklung, ja. Aber das war ja Hetze, ne? Vorhin die hat schon viel gesehen von der Welt. Von der Jesus-Dame da mit den lackierten Fußnägeln, ne? Das war Hetze, ganz klare Hetze. Tja, ja, Veronika, das Bild ist da. In Krisenzeiten erhält die Ideologie jedoch neuen Aufschwung, sagt sie. Hast du das Gefühl, dass Antifeminismus eine Gefahr für die Demokratie darstellt? Ja, ich würde sagen. Antifeminismus stellt eine Gefahr für Demokratie dar, ja. Aber die AA-Stiftung auf gar keinen Fall, ne. Die ist quasi aus der Demokratie geboren, ne. Und das ist ja jetzt so vom Öffentlich-Rechtlichen. Ja, und da sind wir auch wieder bei Marcuse, genau mit diesem Kapitel am Anfang von dem Buch von Chris Rufo, was ich gerade lese. Da geht es nämlich auch um den Begriff der Demokratie und dass Marcuse den Begriff der Demokratie halt verstanden hat für alles, was halt eben in die Revolution führt. Weil ja nur im Marxismus die wahre Demokratie möglich ist. Und Wunder, oh Wunder, das ist auch euer Verständnis von Demokratie. Stellt eine Gefahr für die Demokratie dar, weil es eben ja quasi entgegen demokratischer Ziele wie zum Beispiel der Gleichstellung von Geschlechtern wirkt. Also es ist ganz klar reaktionär und antidemokratisch. Es wirkt gegen bisherige feministische und queere Bewegungen und deren Erfolg. Weil Gleichstellung auch so demokratisch ist und so, ne? Also bitte. Ja, hör mal hin. Das ist Revolution. Wir brauchen Revolution, das ist Demokratie. Alles, was gegen die Revolution ist, ist keine Demokratie. Also entgegen demokratischer Ziele, wie zum Beispiel der Gleichstellung von Geschlechtern. Gleichstellung, ne? Ja, organisierte Gesellschaft, Klassenkampf. Dann wirkt, also es ist ganz klar reaktionär und antidemokratisch. Reaktionär, ne? Gegen die Revolution. Es wirkt gegen bisherige feministische und queere Bewegungen und deren Erfolg. Klassenkämpfe von unseren ideologischen hier Nachbarn, Gleichgesinnten. Und das ist dann Demokratie. Wenn unsere Ideologie 100% durchgesetzt wird, ist es Demokratie mit allen Mitteln. Folge, es ist ganz klar auch menschenfeindlich und ausgrenzend. Das Gefährliche ist, ausgrenzend. Ausgrenzend, ja. Männer, Trash, kill all men und so weiter und so fort. Aber klar, Antifeminismus ist ausgrenzend. Ja, und außerdem diese Frauen da vom Anfang vor allen Dingen, die sagen hier, ich möchte es so und so, ich sehe das so und so, ich schreibe hier ein Buch irgendwie, man soll sich um sich selber kümmern und so individuelle, wie war es, individuelle Dingsbums von Gott und so weiter und so fort, ne, die Grenzen aus. Ja, Individualismus ist sowieso, es geht ja gar nicht. Höchst Sünde oder so. Wenn wir uns so Online-Inhalte anschauen, dass es eben sehr subtil passiert. Also das sehen wir ganz klassisch bei den typischen Tradwives, ne? Also Traditional Wives. Tradwives, also Frauen, die das traditionelle Rollenbild glorifizieren. Das ist auf den ersten Blick kein besonders gefährlicher Inhalt. Und oft wird dieses antifeministische Element da auch sehr subtil eigentlich erst das zum Vorschein. Sag mal, seid ihr völlig irre? Glaubt ihr wirklich, ihr könnt Frauen vorschreiben, wie sie ihr Leben zu leben haben? Ich dachte, das wäre eine von den Sachen, gegen die hier gekämpft worden ist. Nee. Dass eben nicht mehr Frauen fremdbestimmt sind, aber wenn sie dann ihre Entscheidung treffen, dann ist das auch wieder nicht richtig. Demokratie. Alle müssen an einen Strang ziehen. Dass das für alle gilt. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch autoritär nennen will. Wenn ich das hier sehe, hat das schon wieder eher totalitäre Züge. Ja, und es gibt irgendwelche Influencer, die irgendwie ja glorifizieren, wie sie sagen, nee, das ist einfach ein unglaublich bequemes Leben. Wenn man sich nur um sich selber und seine eigene Brut kümmern muss. Das ist nämlich nicht so diese furchtbare Natürlich. Unterdrückung, wie ihr meint. Und es ist ja gerade so, dass die Leute sich das ja selber wählen und ja auch jederzeit das Recht haben, das wieder anders zu machen. Die können ja jederzeit eine Arbeit wieder aufnehmen, wenn sie da irgendwie sich da ausleben wollen oder so. Aber die meisten Leute sind nun mal happy und zufrieden, wenn sie ja sich da nur um sich selber halt scheren können. Und ihr meint dann irgendwie, das wäre so ein großes Mysterium oder irgendwie das neue Ding, um irgendwie das Mutterkreuz wieder einzuführen oder so eine Scheiße. Das ist aber Bullshit. Und das funktioniert so auch nicht. Da können die es noch so subtil da reinbringen. Und auch hier werden ungefähr 25% der Bevölkerung wieder gar nicht hinterfragt, in denen solche Dinge ganz klar geregelt sind. Im Gegensatz zu dem offenen Diskurs im Rest der Bevölkerung. Der Hessische Verfassungsschutz beobachtet schon 2022 das Phänomen Antifeminismus. Was denn jetzt? Der Verfassungsschutz beobachtet die Treadwives oder was? Das ist doch albern, seid ihr doch. Der Verfassungsschutz beobachtet die mit gierigen Blicken, nehme ich. Das Phänomen Antifeminismus beobachtet der. Ja, ich dachte, das Phänomen. Sollte der nicht unsere Verfassung schützen? Warum schützt der irgendwelche abwegigen Ideologien? Warum schützt er nicht auch den Bau von Modelleisenbahnen? Ja, da kommt ihr nie drauf. Der niedersächsische Verfassungsschutz, der beobachtet dieses Phänomen schon seit 2022, also quasi schon seitdem die rot-grüne Regierung da wieder an der Macht ist. Schon seitdem beobachten die das. LouisDefuné.jpg. Im Zusammenhang mit extremistischen Bestrebungen und schreibt im Verfassungsschutzbericht: Insgesamt ist ein tradiertes, rückwärtsgewandtes Frauenbild im Rechtsextremismus vorherrschend, aus welchem sich ein entschiedener Rückwärtsgewandt. Und was hat das dann wiederum mit den Dreadwives zu tun? Das ist so unsagbar dumm zu glauben, dass Frauen sich nur aufgrund von Rechtsextremismus für traditionelles Modell entscheiden. Ihr seid so dumm und so eingleisig und so unerträglich aufgeblasen. Und das rückwärtsgewandt. Heute nur sehr schwer auszuhalten. Und auch wieder rückwärtsgewandt, ne? Weil das, was die wollen, ist ja vorwärts, ne? In die neue Welt. Genau, die wollen nicht mehr, dass Männer oder Frauen mehr Rechte haben. Die wollen, dass nur ihre Gruppe mehr Rechte hat und alle anderen haben gar keinen. Ja. Also Kommunismus. Ja, ne? Ja, eben. Ja, ihre Gruppe, die ganzen Intellektuellen, die müssen halt sagen, wo der Hase langläuft. Ne? Die müssen den Leuten sagen, welches Bild sie gefälligst zu haben haben. Ne? Was bei ihrer Augen. Das ist vieles, Chris, diese Leute. Aber sie sind keine Intellektuellen. Ja, die sehen sich so. Ganz sicher. Sie sehen sich selber so. Ich meine, dass sie sich so sehen. Ich denke da gerade an diesen Artikel von der Speerspitze des Spielejournalismus, die Spiele neu erkämpfen muss für die Massen. Das sind Pseudo-Intellektuelle. Ja. Da ist ja, das ist die selbsterklärte Elite. Nicht die wahre Elite, sondern die selbsterklärte Elite. Da ist überhaupt nichts dahinter. Wie dieser Grüne, der letztens meinte, ja, nur in Deutschland war das mit dem Rechtsradikalismus so schlimm. In Südeuropa gab es das gar nicht so ungefähr. So, ja, Moment, Franco, Dingens. Und, ja, aber da ist nichts dahinter. Die tun Mord so, die haben vielleicht auch sogar einen Uni-Abschluss, aber das bedeutet heute nichts mehr. Das bedeutet schon gar nichts mehr. In dem Fall, diese ganze Soziologie, da bin ich auch wieder mal. Moment mal, aber selbst die Leute aus meiner Generation, die Soziologie studiert hatten, die haben auf dem Weg dahin noch ein richtiges Abitur machen müssen, weißt du? Es gab noch ein dreigleisiges Schulsystem, wo nicht jeder durchgezogen worden ist. Ja, und die. Und wo und du die, auch noch was leisten musst. Und die Enslin und hier die andere, die hatten ja auch diese Hochbegabtenförderungen da. Und ja, die haben aber auch was auf dem Kasten gehabt. Ja. Auch wenn sie halt daraus Dummheiten gemacht haben. Aber diese Leute die machen ja Dummheiten und haben nichts auf dem Kasten. Nichts. Ja, gut, die machen sich das Leben einfach und schwimmen halt in dieser Ideologie Fester, mit. TikTok. Das gepaart mit ein bisschen Nepotismus und dann ist man in der selbsterklärten Elite angekommen. Aber der Punkt hier ist der, ich will nochmal zu dem kommen, was hier gerade am Bildschirm auch ist. Wie es der Ebel gesagt hat, in ernsthaft rechtsextremistischen Kreisen ist, wie hat er ja gesagt, die bleiben halt lieber unter sich, die Männer. So. Das ist schon richtig. Obwohl ne? das im Chat dass die dann eine antifeministische wurde. Einstellung haben, kann man von ausgehen. Also ist das ja grundsätzlich nochmal richtig. Nur die Frage ist, wer wird denn alles unter diesem Label subsumiert? Und das ist es. Ne? Das ist das wirklich Leute gibt, die das tatsächlich propagieren und die Frauen wirklich hassen und so weiter, das ist klar. Aber dass einfach gesagt wird, die Gruppe ist viel größer und es gibt ja viel mehr Leute, die das machen und die geben das alles noch nicht offen zu, das ist alles nur Dog-Whistling, aber an sich sind das alles Antifeministen. Ja, es ist eine riesige Ableitung von einer winzigen Minderheit auf die gesellschaftliche Mehrheit. Ja. Ja, genau. Stimme ich dir zu. Also. Ja, doch, dass wir die im Rechtsextremismus vertretenen Ideologien stehen in einem grundgesetzlichen Spannungsverhältnis zur Selbstbestimmung von Frauen. Absolut richtig. Aber es kann nicht von kleinen Minderheiten auf die Mehrheit der Gesellschaft schließen. Obwohl, nee, wir leben ja im Patriarchat, das darf man ja nicht bezweifeln. Ist das richtig, was meinen die denn mit im Rechtsextremismus vertretenen Ideologien? Das sind schon mehrere, oder wie? Und das, ich wette mich, wenn man die fragen würde, würden die sagen so Dinge wie, ja, der Kapitalismus zum Beispiel, ne? Oder hier, keine Ahnung, dass man ins Fitnessstudio gehen muss oder lauter so eine Scheiße. Weiß man aber schon gar nicht mehr, was sie damit überhaupt meinen mit Ideologien. Aber das ist alles ideologisch und die ganzen Damen, die wir da vorhin gesehen haben, die sind alle ideologisch. Und eine Dame kommt übrigens auch noch. Ja, das macht es einfacher, das Netz weiter zu spannen. Man könnte jetzt ja, wenn da nämlich stehen würde, die im Rechtsextremismus vertretenen Strömungen stehen in einem grundsätzlichen Spannungsverhältnis, hätte der Satz eine ganz andere Bedeutung. So kann man nämlich, so sind es nicht nur die Leute, die unter dem Rechtsextremismus wirklich fallen, sondern auch die Leute, die da in der Nachbarschaft sind, wenn ihr versteht. Wenn da noch eine Dame kommt, müssen wir langsam mal hinmachen. Meine Baldur's Gate 3 Gruppe wartet, glaube ich, nur auf mich. Ja, aber auch das wieder, ich bin nicht der Meinung, dass das jetzt unbedingt zur Selbstbestimmung von Frauen im Spannungsverhältnis steht. Das steht eigentlich im Spannungsverhältnis zur Selbstbestimmung von allen Menschen höchstens, ne? Weil, genau, also, das ist nämlich der Punkt. Extremismus, dass die Probleme mit Frauen haben, ist tatsächlich nicht das größte Problem, was man mit solchen echten Extremisten haben sollte. Das haben die auch nicht. Die stellen die ja auch auf den Sockel wie sonst was. Ne? Also, und brauchen die ja für ihren Scheißdreck da irgendwie. Ne? Also werden ja alle Leute da irgendwie gebraucht für irgendwelche bescheuerten Ideologien. Aber ja, und werden Rechtsextremisten mit diesem Widerspruch konfrontiert, führt dies zwangsläufig zu antifeministischen und frauenfeindlichen Reflexen. Und das soll jetzt hier irgendwie Aufklärung sein über ein Phänomen, was ich hier lese. Zwangsläufig, so. So Leute, die von Zwängen besessen sind wahrscheinlich, ne? Das Frauenbild bzw. die Geschlechterrollen werden dabei in erster Linie durch männliche Akteure definiert. Die geben das dann raus, ne? Und dann... Und alle Leute stehen dann da und sagen, oh, keine Ahnung, sieht für mich eigentlich gar nicht so, nee, hier ist der Befehl, der Tagesbefehl lautet, das Frauenbild von dir hat jetzt so und so zu sein. Ja, wenn Frauen sind, wie sie sind, dann sind die Männer schuld, wenn die Männer Erwartungen auf sie projizieren. Wenn Männer so sind, wie sie sind, dann sind sie die eben Männer toxisch schuld, oder eben, ja. Kriminell. Ja, okay, wir fahren fort. Feminismus ableitet. Das heißt, es gibt Schnittmengen zwischen Rechtsextremismus und Antifeminismus. Bisher steht. Also es gibt keine einzige Schnittmenge zwischen Rechtsextremismus und diesen Leuten, die du da für deinen Film interviewt hast. Das kann ich dir schon mal sagen, auch für die dritte Frau, die noch kommt. Jedoch Antifeminismus von Männern im Fokus. Antifeministische Haltungen von Frauen werden bislang nicht besonders beobachtet. Bei Maxaline finde ich keine solchen Verknüpfungen. Jasmin aber veröffentlicht regelmäßig Videos mit rechten YouTubern wie der Ketzer der Neuzeit und Ein Golan. Der YouTuber Ketzer der Neuzeit stürmt am 13.06. eine queere Lesung in München. Auf seinem Kanal bei YouTube zeigt er, wie er versucht, sich Zugang zur Veranstaltung zu verschaffen. Ich komm hier nicht durch. Ah, okay, das war meine Frage. Bei der Polizistin hat mir das gesagt. Aber okay. Was ist denn mit dir? Ah, Knie in die Eier gerade übrigens. Und das nur, weil ich denke, es gibt zwei Geschlechter. Ich frage Mareike. Ja. Okay. Das ist das, was man machen muss, um seine Pressefreiheit heutzutage durchzusetzen, oder was? Okay, Typ hat euch getrollt, ist rechts. War es das eine ernstzunehmende politische Person? Die versucht sich anzukündigen. Und dann haben sie die gegoogelt und dann haben sie die ausgeladen und dann haben sie die versucht, nicht reinzulassen. So. Und das ist eine Versuch, sozusagen seine Pressefreiheit durchzusetzen. Ich sehe das ein bisschen anders als sie das hier darstellen, die sich da reintricken wollten, um die Veranstaltung zu stören. Darum ging es, glaube ich, nicht. Und selbst wenn, also ja. Da kann man ja vielleicht vorwerfen, dass sie einen schlechten Geschmack hat, irgendwie mit so komischen Posern da irgendwelche Videos zu machen, ja. Aber Scharnier mit Recht, ich habe keine Ahnung, was der sonst für Videos macht, aber diese komische Drecklesung da komisch zu finden, ist auf jeden Fall auch kein Zeichen von Rechtsextremismus. Genau. Hör mir auf, ey. Und das Stirnrunzeln ist wieder da. Oh, jetzt sehen wir ja wieder was. Ja, aber man darf doch bestimmte Sachen nicht stören. Haben wir doch jetzt auch gemerkt bei der Grünen-Veranstaltung da. Darf nicht pfeifen. Okay, sein großer Claim to Fame. Darf man auch solche Veranstaltungen nicht stören. Sein Claim to Fame ist wohl, dass er heimlich einen queeren Gottesdienst gefilmt hat und über die Beteiligten gespottet hat. Nein. Er wird überall, in der üblichen Presse wird er überall als Neurechts- und Neurechter-Blogger und Neurechter-YouTuber bezeichnet. Die Junge Freiheit nennt ihn einen provokanten und polarisierenden Ketzer der Neuzeit, macht YouTube-Politik ohne Scheuklappen. Okay, kann man sich ungefähr denken, wo das mit ihm hingeht. Wie sie diese Verbindung einschätzt. Da schlägt sich so ein bisschen die Brücke und da sehen wir auch ganz eindeutig, dass Antifeminismus als Brückennarrativ wirken kann zwischen verschiedenen Ideologien und verschiedenen Weltanschauungen, weil Ketzer der Neuzeit zum Beispiel ja ein sehr rechtsoffener Influencer ist. Aha. Ja, offen, das ist schon wieder so ein Wieselwort, ne? Der ist recht offen. Das bedeutet einfach, wir können euch leider jetzt keinen Clip zeigen, wo er den rechten Arm hebt, aber wir sind ziemlich sicher, dass der bald kommt. Das passieren wird, ja. Das ist noch weniger als rechts, ne? Weil erst kommt rechts offen, dann rechts extrem und dann rechts radikal. Ja, das ist radikal, auch so ein Zirkelding, ne? Das ist so ein Zirkelding, sie sagen dann irgendwie, ja, der stört ja diese Drag-Lesung, also ist er rechts offen, weil das ist ja ein Scharnier. Ja, genau. Und, ne, und warum ist es ein Scharnier? Naja, ja, da gibt es ja so Leute und die sind rechts offen. Ja, warum sind die rechtsoffen? Ja, weil die machen ja so Sachen mit dieser Drecklesung und das ist ja ein Scharnier. Ne, das geht ja immer im Kreis einfach rum. Ne? Und je nachdem, was nehmen sie sich da das? Aber dieses Ding, was mir heute schon eingefallen ist mit dem Kulturmarxismus Hellfeld, so werde ich die demnächst mal bezeichnen. Das ist das Hellfeld des Kulturmarxismus. Ja, könnt ihr euch eure Scharniere sonst wohin stecken? Antifeminismus als Brücke zu rechten Ideologien? Ob das den Frauen mit ihren Aussagen überhaupt immer bewusst ist? Die dritte Frau, die ich für diesen Film... Bewusst? Das ist denen nicht bewusst und das stimmt auch nicht. Ja, die dritte Frau mit ihrem kleinen Hündchen auf dem Arm, ne? Habt ihr schon eine Idee, wie schlimm die Dame jetzt hier ist? Die müssen wir nochmal einblenden hier. Mit einem kleinen Hündchen auf dem Arm bei der Begrüßung, Lichterkette, Dekoration. Die will bestimmt Polen überfallen, glaube ich. Die sieht oder schon sieht so überall aus. Reptiloiden oder so. Treffer ist Mia. Auch sie ist mir auf Instagram aufgefallen. Von rechten Ideologien distanziert sie sich. Aber auch ihre Ansichten finde ich ziemlich krass. Ich bin heutzutage auf gar keinen Fall eine Feministin. Sie fühlt sich vom Feminismus diskriminiert. Findet, dass er Frauen die Identität raubt. Der Feminismus... Und schon direkt wieder ja geframed. Ja, genau. Gesagt, also offen, den heutigen das. Feminismus, den heutigen... Und dann direkt wieder generell, Feminismus generell. Ah ja, die will anhören. Dass er Frauen die Identität raubt. Der Feminismus, der wirft ja gerade die Frage in der Gesellschaft auf, was ist überhaupt eine Frau? Eine Frau ist für mich eine Person, die mit weiblichen Geschlechtsorganen geboren wird und auch die passenden Chromosome dazu hat. Das ist für mich eine Frau. Mia ja, ist da Pastorin, steht eine Steinigen an, nehme ich an. noch mal eine Christin. Könnt ihr, seid ja, ihr so vernagelt, dass ihr nicht mal, ich meine, es gibt doch ein paar Frauen, die auch auf YouTube Content machen zu den Themen oder so. Und wenn das spielt so eigentlich keine Rolle mehr. Also dass sie will nicht so argumentieren, hat sie dann gesagt, und tut es auch nicht. Ja, die anderen Frauen sind wahrscheinlich nicht leichtgläubig genug, um an einer Wahlkollektivreportage teilzunehmen, wahrscheinlich. Das kann natürlich gut sein, ja. Ja, well. Freikirche und Mutter. Ihre Ansichten, über die wir heute sprechen, will sie jedoch unabhängig von ihrem Glauben begründen. Früher sei sie Feministin gewesen. Ursprüngliche feministische Errungenschaften wie das Frauenwahlrecht unterstützt sie. Heute hat sie den Eindruck, dass Feminismus Frauen davon abbringt, Mutter zu werden. Ja, es ist auch keine feministische Errungenschaft, würde ich mal sagen. Es ist einfach nur Änderung von dem Bild, was es halt bedeutet, Staatsbürger zu sein für alle Menschen, nicht nur für Frauen. Ja, im größten Teil Humanismus und so. Aber ja. Gut, das ist die ursprüngliche Idee vom Feminismus, die ja auch Berechtigung hat. Genauso wie es Männerrechte ja, und Frauenrechte gibt. Ne, aber tut mir leid, ist nicht die ursprüngliche Idee vom Feminismus. Ist nicht die ursprüngliche Idee vom Feminismus, aber die ursprüngliche Bewegung des Feminismus. Nee, auch das so, nicht. Dass es politisch und ideologisch dann ausgenutzt und ausgehöhlt und aufgeblasen wurde, klar. Aber die grundsätzliche Idee vom Feminismus, sage ich jetzt mal ganz politisch unversiert oder inkorrekt, heißt ja einfach nur, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Also Frauen, es gab auch Gruppen, die ursprünglich Frauen nach Mütter ausgerichtet waren, ne? Nöten und Männer nach ihren Nöten, dass da noch das Ausnahmen gemacht werden voreinander, sonst nichts. Das könnte ich so unterschreiben. Warum hast du das Gefühl, dass Feminismus gegen die Mutterschaft läuft? Auch. Wie du merkst, ich bin ein großer Twitter-Recherchierer. Ja. gib mal ein bei Twitter. Ja, wie du merkst, hat sie bestimmt schon wieder stundenlang erzählt, lauter Beispiele genannt von irgendwelchen Verrückten da, die wir alle hier nicht hören werden in dem Beitrag. Regretting Motherhood. Sie zeigt mir, welche Beiträge sie meint. I prefer the regret of not being a mother to the regret of having a kid. Und das ist halt ganz viel die Agenda. Im Twitter-Post steht: Ich bedauere es lieber, keine Mutter zu sein, als zu bedauern, ein Kind zu haben. Es wird ja nur einseitig beleuchtet. Wo ist denn mal jemand, der einen Hashtag machen würde, Feminismus, Mutter sein ist klasse? Gibt's doch nicht. Die Regretting Motherhood-Kampagne, ja, das ist auch ein Ding, was ich sagen kann. Also ich bin sozialisiert worden mit: Kinder sind der Untergang deiner persönlichen Freiheit, du hast nie wieder so viel Zeit. Jetzt wie für dich, wenn du Single bist, wenn du verheiratet bist, die Wende kommen näher, du hast keine Zeit mehr, deine Freiheit stirbt, tralala. Und um ganz ehrlich zu sein, Vater sein ist klasse. Das ist cool. Du kannst das Kind zum Ballettunterricht bringen, dann sitzt du auf der Parkbank, kannst eine Dose Bier trinken und dann das Kind abholen, das Kind freut sich, alles ist cool. So, es macht mega Spaß und ich finde es, um ehrlich zu sein, traurig, wie zumindest in den Bereichen, wo ich sozialisiert worden bin, das negativ dargestellt worden ist von der Gesellschaft. Ich meine, der Medien, aber halt auch das Umfeld. Und um ehrlich zu sein, also ich finde es gar nicht schlimm. Also ich möchte es nicht missen. Und ich finde es schade oder schon fast grausam, wie wenig man innerhalb der Gesellschaft über die positiven Aspekte der Elternschaft spricht. Also man ist richtig hart. Du findest so ein Format nirgendwo. Niemand spricht darüber. Jeder spricht immer nur darüber, ja, man musste Windeln wechseln und kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Aber niemand redet darüber, dass es schön ist. Also, ja. Warnt nicht davor, Mutter zu werden, sondern will sichtbar machen, dass es auch Mütter gibt, die es bereuen, ein Kind bekommen zu haben. Weiter stört mir am Feminismus die große Aufmerksamkeit auf Vielgeschlechtlichkeit. Transfrauen beispielsweise sind für mich keine Frauen. Was ich nicht möchte, ist, dass meine Kinder unterrichtet werden im Unterricht, dass das Geschlecht, was sie bei ihrer Geburt haben, kein Identifikationsmerkmal dafür ist, dass sie eine Frau sind. Das ist keine Wissenschaft und Kinder werden so verunsichert. Len Schmid von Mobirex ordnet diese Aussagen als transfeindlich ein. Auch Transfeindlichkeit ist Teil einer antifeministischen Mobilisierung. Auch da wieder eine vollkommen normale Aussage und dann kriegen wir diesen Bullshit präsentiert. Und das ist die Einordnung. Ach, Transfeindlichkeit ist Teil einer antifeministischen Mobilisierung. Ich habe gesprochen, nicht binär. Es gibt ja gar keine feministische Einordnung dieses Themas, keine einheitliche. Es gibt auf der einen Seite die zweite Welle und die Transexklusiven. Und es gibt auf der anderen Seite die dritte Welle und diese progressiv Woken. Und dann kannst du nicht sagen, antifeministische Mobilisierung, wenn ein Großteil der Leute, die gegen diese Projekte sind, selber Feminist, sich selber als Feminist bezeichnen oder Feministin. Das ist ein bisschen schwierig und macht sich die ARD halt hier wieder sehr schön einfach und das Freikollektiv. Ja, die Dame sieht das als problematisch und das ist ja auch problematisch. Und das sollte diesen Leuten eigentlich, die sind doch sonst für, man soll bei sich bleiben und so, man soll man selbst sein oder solche Dinge, ja, in der Theorie zumindest. Und dann müssten sie doch eigentlich so eine Aussage wie, ich finde es problematisch, dass den Kindern eingeredet wird, dass ihr Geschlecht gar nicht ihr Geschlecht ist, vielleicht mal ein bisschen, ja, mal drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht sogar so ist, dass das problematisch ist, den Leuten früher spät mal zu erzählen, nee, das ist alles falsch, es müsste alles ganz anders sein. Also du kannst ja Hypochonder trainieren über psychologische Effekte für alle Krankheiten, die es gibt. Und man kennt es ja immer wieder, dass es gibt ganze Communities, die nennen sich Spoonies. Das kommt aus den USA auch langsam mehr nach Europa, wo sich Frauen irgendwie einbilden, das ist besonders beliebt unter jungen Frauen, die sich einbilden, irgendwelche abstrusen Krankheiten zu haben, die super selten sind und dann jahrelang krank sind und das alles so über irgendwie so Hypochonder. Das gibt es ja auch erst dran. Warum soll es das nicht bei Transfeinden? Das ist bei Margarete Stokowski. Also super rumkränkeln und damit dann punkten gehen. Ja, also gab es noch nie. Gibt ja auch nicht Lehrbücher dazu, die das im Detail behandeln. Gab es noch nie, noch gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass Kinder, die heute sagen, ich bin heterosexuell, ich bin nicht depressiv, ich habe sonst keine Störungen, ich bin nicht emo, ich bin kein Klimaaktivist und keine Feministin. Das sind die, die gehatet werden, die langweilig sind, die als Nazis abgestempelt werden, als konservativ, die ausgegrenzt werden und die auch Diskriminierung erleben. Das ist, was ich gerade sehe, was in den Schulen hier passiert. Wirst du überrascht sein, wenn du diesen Beitrag siehst später, Mädchen? Kannst du das bitte mal wiederholen, ey. Ja, ist ein richtig guter Satz in dem Ding. Ja, aber da merkt man nämlich auch, dass die das garantiert nicht so hingedreht haben, so nach dem Motto, ja, wir wollen über dieses rechte Phänomen der Antifeministen mit euch reden. Ja. Bestimmt nicht. Auch Transfeindlichkeit ist Teil einer antifeministischen Mobilisierung. Ich habe das Gefühl, dass Kinder, die heute sagen, ich bin heterosexuell, ich bin nicht depressiv, ich habe sonst keine Störungen, ich bin nicht emo, ich bin kein Klimaaktivist und keine Feministin. Das sind die, die gehatet werden, die langweilig sind, die als Nazis abgestempelt werden, als konservativ, die ausgegrenzt werden und die auch Diskriminierung erleben. Das ist, was ich gerade sehe, was in den Schulen hier passiert. Sie erzählt mir, dass ihre Kinder in der Schule viel Aufklärung über queere Themen halten. Plötzlich entsteht dieses Feeling von, es ist ein Hype und alle wollen jetzt queer sein, aber es ist ja einfach nur dieses Gefühl von, ich darf das sein, wenn ich das fühle. Nein. Das ist absolut mega abgefahren, heftig gehypt bis zu dem Punkt, wo wir früher eine Bevölkerungsgruppe hatten, die maximal 2% der Bevölkerung ausgemacht haben. Und aktuell sind wir dabei, dass von den unter 25-Jährigen sich als 20% als queer bezeichnen. 20% als queer. Von ja. 2%, ja, was es sind, maximal. Wenn du dir das sagen würdest, würden sie ja sagen, es waren schon immer so viele, die haben sich nur nicht getraut. Ne? Das ist ja diese, aber es ist auch wieder so lustig. Ne? Hier hast du eine Mutter sitzen, die genau das an dich sagt, was man jetzt auch erwarten würde, so wenn man. Ne, also hätte ich jetzt auch gedacht, dass so wie das Thema ist bei den Kindern, auch mit, wo man schon die Schule schwänzen geht, ne? Und dann, ich kann mir das schwer vorstellen, das muss heftig sein heutzutage, wenn man sich da hinstellt und sagt, nö. Also ich kann mich ja noch an Storys erinnern von Arbeitskollegen von mir, wo die ihre Kinder nicht impfen lassen wollten, wie die ausgegrenzt worden sind, auch in der Schule und so, ne? Also ich glaube, das ist heutzutage richtig heftig, wenn du da nicht mitschwimmst. Mit diesem tollen Kollektivismus, so wie der hier Bahn bricht mittlerweile. Und dann grinst sie jetzt hier so rum, wieder hier ist kein Stirnrunzeln. Jetzt kann sie ja die dumme Konservative hier, die Scharnierin zum Rechtsextremismus, ja ein bisschen aufklären. Nö, das ist ja nur, und sie sagt ja auch nur, sie benutzt ja sogar das Wort nur, ne? Das ist ja nur, dass das jetzt, was hast du gesagt, wie hat sie es formuliert? Ich muss nochmal zurück. Ein Hype und alle wollen jetzt queer sein. Aber es ist ja einfach nur dieses Gefühl von, ich darf das sein, wenn ich das fühle. Ne, einfach nur dieses Gefühl von, ich darf das sein, wenn ich es fühle. Ja, und die ganzen anderen, die einfach nur dieses Gefühl, und abschneiden lassen und alle so Sachen. Genau. Die sind alle scheiße. Ne? Die sind alle langweilig und rechtsoffen und sonst wie was. Ja, wie gesagt, wir beide haben jetzt hier unterschiedliche Meinungen, aber der Hype ist definitiv da, weil wer heutzutage queer ist, ist definitiv cool, bekommt super viel Aufmerksamkeit und Zuspruch. Von daher, es ist schon so, dass eine Manipulation meiner Meinung nach in die Richtung vorhanden ist. Und auch da wieder, ne? Sie sagt meiner Meinung nach und so weiter und so fort Und die ist die Extreme, oder was? Und die super Journalistin hier ist die Verkörperung des Objektiven, oder wie? Das ist so geil, ne? Die haben sich echt welche rausgesucht, die so vernünftig und, ne, und ja, und freundlich, die werden sich wahrscheinlich auch gedacht haben, Gott, oh Gott, mit wem habe ich es hier zu tun? Ne, und sagen dann so Sachen wie, ja, meiner Meinung nach und so. Ja, aber Scharniere und so. Und ja gut, ich meine, sie hat eine eigene Meinung, das weißt du doch schon als Extremistin aus, oder? Ja, stimmt natürlich. Jawohl, ist das wirklich eine eigene? Ich meine, eigene, okay, in dem Fall, ne? Ist noch das sagen, und so weiter. Ist ja noch oben drauf sitzt, das wird man auch wohl noch sagen dürfen. Ja, ist halt auch so dann sagt sie, nee, ich habe vorhin mit der AA-Stiftung gesprochen, die haben gesagt, das darf man eigentlich nicht mehr sagen. Das wird sofort gemeldet. Ja. Unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Menschen suchen sich nicht aus, ob sie queer sind oder nicht. Und queer sein kann immer noch gefährlich sein. Ja, und das ist jetzt wieder Stimme aus dem Off übrigens, ne? Da wird jetzt hier zwar die Dame ja eingeblendet, so als ob jetzt mit ihr geredet werden würde, aber das ist schon wieder so eine Frechheit, dass man das jetzt einordnet, was sie hier gerade gesagt hat mit, es ist immer noch gefährlich. Kommt so viel Aufmerksamkeit und Zuspruch, von daher, es ist schon so, dass eine Manipulation meiner Meinung nach in die Richtung vorhanden ist. Menschen suchen sich nicht aus, ob sie queer sind oder nicht. Und queer sein kann immer noch gefährlich sein. Laut dem Bundesfamilienministerium würden... Also erstmal, kein Mensch ist queer. Das ist schon mal eine politische Scheiße, die ihr euch überlegt habt. Das ist überhaupt nichts queer. Und überhaupt sind die Leute homosexuell. Ja, und das mit der Gefahr, wissen wir alle, von wem die Gefahr ausgeht. 2022 über 1000 Straftaten gegenüber queeren Menschen gemeldet. Also. Unterhalb der Strafbarkeitsgrenze oder oberhalb? Gab es schon so ein paar Sachen, aber gut, ich meine, wir kennen das ja mit den PKS, was da welchem Bereich zugeordnet wird. Das Bild ist wieder da. Und ich wollte sagen, das, was die Dame im Off gesagt hat, warum hat sie das nicht im Interview gesagt? Das hat sie nämlich garantiert nicht im Interview so gesagt, weil dann wäre direkt wahrscheinlich die Gesprächsatmosphäre so ins Negative gekippt, dass die Dame gesagt hätte, so, Moment mal, wie wollen Sie mich hier überhaupt darstellen? Was soll das? Naja. Ja, eben, wollen Sie so tun, als würde ich das gutheißen oder was? Das klingt ja fast so, ne? Ja, es wäre tatsächlich interessant zu wissen, wie die Leute, die da in der Dokumentation interviewt werden, wie die selber darüber denken, wie das Endprodukt aussieht. Vielleicht findet man ja irgendwas dazu. Der Daniel sagt im Chat, queer sein kann gefährlich sein, zum Beispiel für die Eingangstür von Marco Buschmann. Das Gefühl hat, sich nicht mehr frei äußern zu können. Mein Eindruck ist, dass wenn ich jemandem sage, ich bin nicht deiner Meinung, dann fühlt er sich davon schon sofort verletzt und diskriminiert. Sagen wir mal, du sagst mir... Bricht seine Existenz ab, ne? Also das ist ja, das muss eine Antidemokratin sein, wenn sie sich sagt, dass man andere Meinungen aushalten muss. Das kann ja nur also die muss Antidemokratin sein. Also so ein radikalisierender Satz. Das geht halt schon, aber die gefährlichen Gruppen, für die geht das halt nicht. Ne? Das ist halt eine privilegierte Position und bla bla bla bla bla. Weißt du, wie die sich da rausreden? Und das war übrigens auch, es gab auch so ein 13 Fragen jetzt diese Woche mit Oliver Pocher, das habe ich mir auch schon angeguckt. Da ging es um Comedy und ob man über alles Witze machen darf. Und dreimal dürft ihr raten, das war natürlich von der Gegenseite, sage ich jetzt mal, auch das einzige Argument, was die hatten. Ja, aber die Unterdrückten und dieser eine schwule Comedian mit SPD-Parteibuch meinte dann irgendwie, oder Grüne, ich weiß nicht mehr, meinte dann irgendwie so, ja, es muss doch unser aller Interesse sein, dass wir mit unserer Kunst irgendwie einen Raum schaffen, wo wir uns alle wohlfühlen. Der Pocher ist halb umgefallen. Ja, aber guck mal, wenn du über eine Gruppe keine Witze machst, dann tust du sie damit eigentlich aussperren aus der guten Gesellschaft, weil nur wenn du minderbemittelt und komisch und anders bist, darf man über dich keine Witze machen. Aber wenn du zum großen Ganzen dazugehörst, dann darf man über dich Witze machen. Also ja, eigentlich die Leute ist wollen ja das scheinbar, ne? Die wollen scheinbar so unglaublich schwach sein und so, dass wir uns sie alle, also das scheint einem manchmal fast so, ne? Und das ist auch schon wieder so ein Fainting-Couch, ne? Was so der, die, Christina Summers hat das ja mal gesagt, Painting Couch Feminism, ne? Dieses Ding, dass man immer, ach, ich bin so hoch, Hilfe, nein, was haben sie gerade gesagt, oh Gott, ich falle auf meine Painting Couch, ne? Was die Oberschichtenmädchen da früher immer gemacht haben, weil sie so ganz besonders zerbrechlich sind. Ne? Anne Witzoi hat auch gesagt, wenn, man muss ja schon als Frau ganz besonders stark sein, wenn man überhaupt rausgeht oder irgendwie sowas. Dass sich überhaupt hinter Menschen traut oder so. Mein Gott, ja. Und die Anne am Görlitzer Park. Ja, vielleicht. Ja, ich möchte lieber ein Mann sein. Und wir wären Freundinnen. Ja. Würde ich dich sehr lieb haben. Und ich würde mir für dich wünschen, dass du erkennst, was für eine schöne und tolle Frau du bist. Und dass, wenn ich dir das sage, Eva, ich höre deinen Schmerz und ich höre, dass du nicht zufrieden bist, aber wenn ich dir mal sagen darf, ich finde dich klasse, wie du bist, dass das nicht diskriminierend ist, dass das nicht homophob oder transphob ist, sondern dass auch als Wohlwollen gemeint sein kann in deine Richtung, weil ich dich mag und dir einen schweren Weg ersparen will. Ja, wenn das mal durchgeht als Ausrede. Habt ihr gemerkt, jetzt geht die Musik los. Dum, dum, dum, dum, dum. Na, das... Oh Gott, na, also ja, auch das wieder, vollkommen normal und das ist ja genau das, was ich auch schon dreimal gesagt habe, was mir zu dem Trans-Thema auch immer einfällt. Warum ist das das einzige Positive, was man diesen Leuten sagen kann? Ja, genau, wenn du das so siehst, dass du dir was abschneiden solltest und dass du verkehrt bist, dann ist das wohl so, dann mach das mal schnell. Ne, wir wollen ja nicht, dass du irgendwie da noch ein schlechtes Gefühl irgendwie kriegst oder so. Und hinterher ist uns dann scheißegal, das sehen wir dann nicht mehr. Ach nee, das liegt da dann an der Gesellschaft, die dich nicht akzeptiert. Ne? Lauter so ein Bullshit. Ja. Und das ist genau dieses Ding. Das ist doch die empathische Meinung, die die Frau hier vertritt. Und nicht diese andere Scheiße. Sie spricht aus, was viele denken. Doch, indem Mia nicht diskriminierend und nicht homophob sein will, ist sie schlichtweg genau das. Auch darüber spreche ich mit Lenz. Sie ist einfach nicht, was sie sein soll. Sie ist diskriminiert und homophob. Da hat er es. Jetzt ist es eingeordnet. Sie wollte einfach sagen, es gibt für mich gar keine Hautfarben und alle Menschen sind gleich und sie ist so rassistisch. Das ist schlimm. Diskriminiert und homophob, ja. Und das ist auch eine unglaublich schöne Pflanze, die sie jetzt hier plötzlich in der Hand hat. Schmied. Mias Aussage legt nahe, dass es sich bei Transmenschen um Menschen mit wenig Selbstbewusstsein oder um ein Resultat von gesellschaftlichen Rollenvorstellungen handelt. Len Schmied. Wenn die Leute noch jung sind, dann haben die auch wenig Selbstbewusstsein. Das gehört dazu. Und wo kommt wohl die hohe Selbstmordrate her? Ja, das ist ja auch das Ding. Bei dem ganzen Pride-Gedöns frage ich mich halt auch immer, ja Leute, so viel Stolz und warum ist dann die Selbstmordrate bitte so hoch? Also bitte, ich, keine Ahnung. Ja, ist halt eigentlich mal, echt ja, traurig. Aber da ist ja noch alles mögliche andere mit bei, bei dem Stolz. Also das sind nicht nur die Trans-Leute mit bei, da sind auch alle möglichen anderen Leute, wo die Selbstmordrate ja nicht so hoch ist. Das wird ja halt alles miteinander vermengt, ist das Problem. Aber auch das, was sie jetzt gerade gesagt hat, sie dreht sie irgendwie davon, dass, also nochmal zum Mitschreiben, ne? Wenn du der Meinung bist, dass das Trans-Ding ein Trend ist, der den Leuten von der Gesellschaft quasi, dadurch, dass es halt überfokussiert wird, werden die Leute quasi darauf konstruiert, dass sie trans sind, das ist Schwurbelei, das ist rechtsextrem. Aber wenn du der Meinung bist, dass schon das gesamte Geschlechterbild von der Gesellschaft konstruiert ist und einfach nur Konsens und Mehrheitsmeinung irgendwie unterworfen ist und überhaupt nichts Inhärentes hat, dann bist du ein progressiver wissenschaftlicher Feminist. Ne? Das ist das, was hier gerade gesagt wurde. Das muss man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen. Schmied zitiert hier den Bundesverband Trans. Transgeschlechtlich bedeutet, jemand fühlt sich nicht ganz oder nicht immer dem Geschlecht zugehörig, das der Person bei der Geburt zugewiesen wurde. Das Gespräch mit Mia verfolgt mich auch nach dem Drehtag noch lange. Ihre Sorgen werden von Angst getrieben. Die Haltungen der drei Frauen, die ich treffe, sind antifeministisch, aus völlig unterschiedlichen Beweggründen. Was sollte denn diese Einblendung von dem Verein da jetzt gerade noch? Das war eine Einordnung. Eine Einordnung von einem Interessenverband. Also ja, Rauchen ist nicht gesundheitsschädlich gezeichnet, Dr. Malbuch. Lassen wir uns jetzt von einem Trans-Interessenverband erklären, was denn schlecht ist, oder was? Ja, wir wissen das. Wahnsinn. Und die sind jetzt alle antifeministisch. Ja, wie wir gehört haben, ist das unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, sollte aber nicht. Und das aber ist ganz auf andere verschiedene Gründen. Beweggründe. Ich habe doch bei mindestens zwei einen christlichen Hintergrund gesehen. Ich wollte auch fragen, was war der dritte? Das eine waren die Kinder, das andere war die Religion. Was war der dritte? Gender Pay Gap findet man blöd. Ja, das oder so. Herr Fiedersen findet das auch nicht. Ahnung haben. Feststellen, dass viel, was der Feminismus erzählt, Quatsch ist. Ja, aber bei zwei war, aber die waren ja schon sehr unterschiedlich. Also die Frau hat ja wohl auch extra hervorgehoben, dass sie es nicht mit Jesus begründet und hat sie auch nicht gemacht. Na, also auch da war sie ja komplett vernünftig. Genau, das fand ich einfach ganz gut. So die Blondine. Kann ein Eintrittstor in extreme Ideologien sein. Doch nicht jede kritische Kann sein, ja. Ja, nicht jede kritische gegen Feminismus extreme Ideologien. Spektrum. Ah, nicht jede kritische Äußerung ist gleich im rechten Spektrum zu verordnen. Aber bitte trotzdem melden, sicherheitshalber. Ja, das ist ja unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Die Experten werden das schon entscheiden, von Fall zu Fall. Drehtag noch lange. Ihre Sorgen werden von Angst getrieben. Die Haltungen der drei Frauen, die ich treffe, sind antifeministisch, aus völlig unterschiedlichen Beweggründen. Antifeminismus kann ein Eintrittstor in extreme Ideologien sein. Doch nicht jede kritische Äußerung gegen Feminismus lässt sich gleich im rechten Spektrum verorten. Manche Aussagen von Antifeministinnen können die Diskriminierung von Menschengruppen legitimieren und kratzen an der gleichberechtigten Teilhabe in unserer Gesellschaft. Ganz viele Aussagen von Feministen können die Gleichberechtigung delegitimieren. Zum Beispiel Hashtag Manspreading, Hashtag Mansplaining, Hashtag alles mit Men. Das ist doch euer Hauptding, dass ihr euch von früh bis spät drüber aufregt. Und die Unschuldsvermutung muss weg, weil wir glauben ja lieber den Opfern, als dass wir den Vergewaltigern glauben. Punkt, ne? Mit diesem ganzen Scheiß. Ja, es sind diese ganzen politisch Engagierten, ne? Das geht alles. Das kann man alles legitimieren, ne? Die Diskriminierung in dem Fall. Weil das ist ja nur für die Gerechtigkeit kämpfen. Mehr ist das ja nicht. Einfach nur. Manche ExpertInnen mahnen deshalb. Ich glaube, was wichtig ist, ist zu sagen, dass Antifeminismus eben antidemokratisch ist. Wie groß das Phänomen ist, wird noch Hauptsache erforscht. Nochmal den untergebracht, ne? Hier Tagline. Antifeminismus ist antidemokratisch. Das ist gelogen, liebe Soziologen. Kann man das auch vom Verfassungsschutz tun? Es ist antidemokratisch nach der Definition, die ich vorhin schon gebracht habe, nach der Marcuse-Definition. Hass und Hetze, gerade auch zwischen Frauen, gehen währenddessen weiter. Hass und Hetze zwischen Frauen gehen weiter. Für den nächsten Y-Kollektiv-Beitrag brauche ich eine Voll-Marcuse. Bist du doch eigentlich immer vor dem Beitrag, oder nicht? Und das ist jetzt die Frage, die am Ende bleibt. Why? Ja. Why, oh why? Why, oh ja, das war auch mal gehaltvoll, oder nicht? Ja, aber am Ende der Doku kann man diese Frage ja stellen. Warum Frauen gegen Frauen, das Phänomen des Antifeminismus? Also diese drei... Ich meine, war jetzt wirklich der Sinn dieser Dokumentation, wirklich Beispiele zu nehmen, die besonders harmlos sind, um zu sagen, ja, das mit der unterhalb der Strafbarkeitsgrenze hat einen Sinn, weil ihr seht ja, wie gefährlich die Leute sein können, weil guck mal, hier ganz normale Leute radikalisieren. Ja, sie wollen ja keinen Hatern Bühne bieten oder so, ne? Da müssen sie freundlichen Leute auswählen. Ich würde sagen, vor allen Dingen Frauen haben, glaube ich. Jeder, der halbwegs Ahnung hat, vielleicht haben sie ja sogar der einen von 1% eine Anfrage geschickt und die hat gesagt, ich rede doch nicht mit euch oder so. Weil jeder, der diese Leute kennt, weiß ja, was dabei nur bei rauskommt. Na, wenn die irgendwie anrücken und ein Feminismusgespräch mit dir führen wollen, dann ist doch klar, dass du in dieser Sache auf jeden Fall nicht als Vernünftiger irgendwie rüberkommst. Es sei denn, sie merken es halt selber nicht, wie du eigentlich wirkst, so wie jetzt hier in diesen drei Fällen, ne? Ja, und selbst diese ganz normalen Leute musste man übelst manipulativ einframen, hat man ja gesehen, ne? Immer diese Einordnung der Off-Stimme, während das Gespräch stumm geschaltet wird. Okay, das habt ihr jetzt vielleicht nicht gesehen, weil das Video nicht die ganze Zeit an war. Aber die Leute haben halt weitergeredet und die Stimme vom Off wurde drüber geblendet, um es einzuordnen. Hatten wir ja mehrmals. Also, Also, wenn irgendjemand was findet, ob eine von den Personen, die da teilgenommen hat an dieser Dokumentation, ob die mal Feedback gegeben haben, ob die sich gut dargestellt gefühlt haben, wenn das jemand findet, gerne uns Bescheid geben. Ja, mich würde das interessieren. Die eine Dame hat ja einen YouTube-Kanal, ne? Irgendwie Equalist oder so nennt sie sich. Guck mal eben. Das wäre in der Tat schon immer interessant. Ja. Ach genau, vielleicht hat die ja schon ein Antwortvideo rausgehauen dazu. Das wäre natürlich perfekt. Tja, ja. Aber was mir irgendwie so gefehlt hat, ist, dass sie zufällig irgendwelche Passanten treffen, die bei den Grünen sind und so, die sagen, ja, nee, aber Antifeminismus ist voll, voll schlimm und wir brauchen noch mehr Meldestellen. Ja, hat doch schon gereicht mit den Experten. Ja, ja, gut, die konnten direkt zu den Experten gehen in die Meldestelle, die haben ja Räumlichkeiten, ne? Also. Ja, vor allem auch die Meldestelle, die meint, das ist kein strafrechtlicher Bestand. Also steht nicht unter Strafe. Also. Ja, das war eigentlich auch mal vorstellen. Und was machst du so beruflich? Ah ja, ich nehme Meldungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze entgegen und versuche dann Leute anzuschwärzen. Ja, redlich klingt das nicht, ne? War schon nett, wo sie da gewohnt haben, so in einem schönen Großraumbüro mit dem langen Eingang und so. Ja. Das ist natürlich, da muss man auch Förderung kriegen, ne? Den Lohn für die Einrichtung, für die Miete, Heizung. Wobei es doch gerade heute die Nachricht ereilt hat, dass die Bundesprüfstelle, will ich schon sagen, das Bundeszentrale für politische Bildung ein Fünftel des Budgets gekürzt bekommt. 20 Millionen weniger nächstes Jahr. Tja. Sie haben aber 80% der Qualität eingebüßt. Also, da hätte man noch mehr dann wegnehmen können. Stimmt, der Daniel hat gerade die Charlotte Corday erwähnt. Das wäre ein Punkt gewesen. Da wäre es interessant geworden, eine Doku über die Berührung zwischen Rechts und Feminismus zu machen. Ja, solche Leute, aber nicht diese drei Weichspüler hier. Also Entschuldigung, das ist jetzt nichts gegen die Damen. Ja, gewesen, ich denke halt auch, die, solche Leute würden sich, würden sich halt nicht hergeben dafür. Ne? Also. Ja, kann sein, aber ich denke mal... Bin ich mir ziemlich sicher, weil es würde mich nur nicht mal wundern, wenn sie solche Leute sogar angefragt hätten, aber ich glaube wirklich, das sind halt die, die sie da jetzt haben, sind halt die, die am... Die ja, die sich halt denken, wenn die ARD anruft, naja, ist halt die ARD und so. Und also die kamen jetzt nicht vor wie Leute, die da jetzt irgendwie großen Hass schieben oder so. Ich würde sie einfach den Zusammenhang in Frage stellen. Also sein, dass das eine nichts mit anderen zu tun hat oder so. Nur weil sie das jetzt in einer Person vereint. Extremismus. Ich glaube, der komischen Charlotte Corday wäre das nicht peinlich, dass es da einen Zusammenhang gibt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich dachte auch nur, das wäre ihre Meinung. Na, wer in schnell rumhängt, weiß ich hat nicht. Keine Berührungsängste. Genau. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, vielleicht sagt die Zeit daran, ja. Kinder, Baldur's Gate, da warten drei Leute auf mich für den ersten Abend im Koop. Was auch immer das bedeutet, ich habe keine Ahnung. Eines der wichtigsten Computerspiele der letzten 20 Jahre. Ja. Lass den Bär nicht warten. Ich drücke dir die Daumen. Fördert, was der Freiheit hin zerschmettert, was dir schadet. Ach, und geht in den Wald. Dir. Ab in den Wald. Was soll ich nicht ändern? Geht auf das Knicklicht und Miete pro Kopf. Und zwar aber am besten gleichzeitig. Kulturmarxismus, nein, danke. Ist das der Titel vom nächsten Buch? Magazin. Ja. Wir sehen uns am Sonntag. Ja. Let's say space.net. Sehr nett. Haut rein, Leute. Tschüss, ciao, ciao. Tschüss.